Mondsteinflug, der Sailor Moon Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und ein Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen bei Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute mit mir Meso und Flora One. Hallo Flora. Hallo. Hi. Heute zum Thema die besten Liebesfilme. Und zwar casten wir sie neu mit Usamamo vs. Usasaya. Also, was das ist, erklären wir gleich. Und die besten Liebesfilme ist natürlich sehr subjektiv. Das sind die wir mögen. Wenn eure nicht dabei sind, dann müsst ihr euch melden, dass wir die vielleicht ein anderes Mal machen. Okay, du hast dir Usamamo vs. Usasaya gewünscht, Flora. Ich habe mir vor allen Dingen Usamamo vs. Usasaya gewünscht, weil A, gab es ja diese Shipping Wars dazu, ganz ewig. Wäre eine Zeit lang, wenn du es nur sehr erwähnt hast im Usamamo-Fandom, dann wurdest du schon irgendwie verteufelt und das finde ich ganz doof. Ja, unnötig. Ship Wars sind generell unnötig und werden wir ja auch nicht haben wollen auf dem Podcast. Alle Ships sind... Und ich muss sagen, eben, ich finde auch beide Ships, ich meine, ich bin definitiv Usamamo-Shipper, aber mich reizt Usasaya ja doch sehr. Ich finde, das hat andere Qualitäten, diese Verbindung irgendwie so ein bisschen. Und auch, wie es in Canon porträtiert wurde, was ja nicht als Beziehung in dem Sinne, aber weil er ja so verliebt in sie war. Und meine, auch als Kind schon, meine Lieblingsstaffel war immer Stars. Und ich fand Saya auch ganz niedlich und ich habe auch nie verstanden, warum Leute ihn eben so ganz, ganz furchtbar angesehen haben. Ich weiß nicht, kannst du das verstehen? Aber, nein, ich mag Saya. Ich mag auch die deutsche Stimme sehr, weil man den emotionalen Zwiespalt eben sehr gut hört. Und alles, was man heute sehr viel kritischer anschaut, dass er kein Nein akzeptiert und ihr ständig auf den Hacken bleibt, hat man damals, also ich habe das damals nicht so kritisch gesehen, sondern ich habe einfach das ohne viel zu hinterfragen erstmal geschaut und ich mochte schon die Dynamik. Also dass es unerwidert ist, dass es das auch gibt. Usagi, die ja jeden mag und die auch Saya mag, außerdem aber dass es nicht heißt, dass sie deswegen sich von ihm in dem Moment wirklich rumkriegen, also dass sie ihm nachgibt und sagt, ja, dann bin ich halt deine Freundin oder dann tue ich so, als ob ich dich liebe. Nee, würde sie ja niemals machen, nee. Das war ja ganz klar. Außerdem, ich meine, das war ja auch so ein bisschen spielerisch. Also für mich war ja immer so ein bisschen eine männliche, also im Anime, ich rede vom Anime. Ja, Anime, also wir reden mal vom Anime, wir reden noch über die anderen. Genau, die männliche Porträtierung einer Minako. Minako hätte genauso gehandelt und das wäre exakt genau dasselbe. Und für mich war es einfach... Ah, er ist so ein bisschen flirt, er ist so ein bisschen smirky. Und obwohl er sowas immer gesagt hat, war das ja eher, für mich eher immer im Scherz. Ja. Und so ein bisschen, um sie aufzuziehen, weil er wusste, dass das zieht. Für mich hat er aber auch definitiv ihre Einsamkeit gesehen und es hat ihr sehr gut getan, dass sie einfach Ablenkung hatte, sei es eben mit diesem Doki-Doki-Date. Ja. Und da hat er niemals irgendeinen Move gemacht. Die hat zwar mal einen rein interpretiert, aber hat er nicht getan. Und dann sind es halt, was sieht er denn von ihrer Beziehung? Der hat irgendwo in Amerika einen Typ, der ihn nicht zurückschreibt. Der nie was er weiß. Ja, der sie nicht anruft, der ihr nicht schreibt, der sie nicht beachtet. Genau, und das ist alles, was er sieht. Und das so ein bisschen zu hinterfragen und dann so ein bisschen hinterher zu sein, weil er überzeugt ist, ich wäre besser für sie als der Typ, der sich nicht meldet. Ja, das denke ich auch. Und dann gibt es diese Szene, die finde ich auch immer ganz, die alle Leute mal ganz hassen, wo er bei ihr im Zimmer ist, in dieser lustigen Episode, wo sie plötzlich alle am Ende bei Tsukinos zu Hause sind. Aber in dieser lustigen Episode, da gibt es diese eine Szene, wo er in ihrem Zimmer ist und das den Bilderrahmen sieht mit einem Foto von ihr und Mamoru und den umklappt. Und er sagt zum Bild ungefähr, ich kann den Wortlaut nicht mehr komplett, aber er sagt ungefähr, das ist ganz schön scheiße, was du mit ihr machst. Ja. Ne? Und er sagt nicht, ey, ich hasse, dass du da bist oder dass du existierst, sondern ich kann nicht leiden, was du gerade mit ihr tust. Und aus seiner Sicht und auch aus Usagis Sicht, müsste es einfach so aussehen. Leider und in dem Moment, in dem er das aber weiß, in dem Moment, in dem Galaxia zeigt, das ist übrigens der Sternenkristall von Mamoru, guck mal, goldener Kristall, dann ist sie ganz, also dann ist Saya ja plötzlich, ne, Saya ist dann Star weiter, also sie, ganz entrüstet. Und wie kannst du ihr das antun? Und ihr bricht das Herz für Usagi. Und Und das haben wir auch in Ceramio. Also vor allem im neuen Ceramio. Ich glaube, im alten ist es aber sehr ähnlich. Na, im alten ist es nicht ganz so. Aber im neuen Ceramio ist es so, dass Usagi und Saya sehen, wie Mamoru getötet wird, und Usagis Gedächtnis wird aber unterdrückt. Und als Saya später Usagi trifft, merkt er, sie weiß gar nichts mehr davon. Und das tut Saya wirklich weh, dass sie ihren Ja. Mamoru verloren hat. Und Saya mag eben Usagi wirklich auch von Anfang an, und da, deswegen gehen die anderen Ja. sofort dazwischen. Du hast keine Zeit für dieses Mädchen. Und die behandeln das nicht wie, du hast keine Zeit für Freundschaft. Ich lese da schon ein bisschen raus, du hast keine Zeit für Romanzen. Und sie werden letztendlich schon von ihrer gegenseitigen Einsamkeit zueinander hingezogen. Und es ist Total. in Ceramio ist es auch nicht sehr romantisch. Sie haben schöne Lieder zusammen, und Saya braucht es auch, dass Usagi mit ihm Mitgefühl hat. Das ist auch in den älteren Ceramios. Die Three Lights haben eine Probe und sie singen einen sehr rockigen Song. Und dann sagt Usagi, das ist schon ein bisschen traurig, was ihr da singt. Und das tut Saya gut, der ja nur Fans hat, die ihn anhimmeln. Und plötzlich merkt Ja. jemand, da schaut jemand hinter seine Fassade. Und Das das ist im ist Anime ja dieselbe Dynamik, genauso. dass sie, Genau. ja, dass er jemanden hat, der ihn mehr sieht, der ihn mehr sieht als Mensch oder als Charakter und nicht als den Star nur anhimmelt. Ja, es Und ist für mich auch diese, total klar, dass das ja. einseitig ist, muss ich dazu sagen. Ne? Es ist Das ist immer ja. einseitig, überall, ja. Ja. Ich finde auch, was ich immer ganz furchtbar finde, sind auch die Stimmen, die dann sagen, die Usagi in der Situation Untreue vorwerfen. Das mag ich immer überhaupt nicht, weil im Endeffekt, warum darfst du denn nicht befreundet sein mit dem Jungen, von dem du weißt, der würde auf dich stehen und der würde sofort mit dir zusammen sein, Und man wenn er kann ja sich, nichts macht? man kann einen Freund haben, und man kann hin und wieder schon was spüren für jemand anderen. Das ist noch nicht Untreue. Untreue Natürlich, ist wirklich, natürlich. wenn man hinter dem Rücken von jemand Annehmen. anderem dann wirklich was anfängt mit jemand. Genau. Aber Gefühle zu haben ist noch kein Verbrechen. Genau. Und das finde ich auch. Also Aber Us ich finde, Usagi kommt immer ziemlich gut weg. Was mir eben nicht so gefällt, ist, dass meistens, also vor allem im, na, nicht meistens, hauptsächlich im Anime, beruht die ganze Usas, dass Usagi sich Saya überhaupt so stark zuwendet, beruht ein Stück weit, oder dass sie reagiert auf ihn, beruht ein Stück weit darauf, dass sie über Mamoru nicht mit ihren Freundinnen redet. Und ja, das ist so das stimmt. dieses Drama von Leuten, die nicht miteinander reden. Das ist nicht schön, weil Usagi steht ihren Freundinnen so nahe. Warum redet sie nicht mit ihnen? Ja, natürlich. Und das Aber ich ist. meine, im Endeffekt, ich glaube, das ist so ein bisschen das Echo vom Manga, würde ich sagen. Im Manga hat es ja komplett verdrängt. Der hat es so sehr, dass sie es nicht mehr weiß. Also so richtig, richtig Schock. Und Ja. deswegen finde ich tatsächlich auch in dem Moment, in dem du über etwas redest, ist es wahr. Solange du nicht darüber redest, kannst du für dich so tun, als ist die Situation nicht da. Usagi ist natürlich total verunsichert. Sie hat nicht gesehen, dass er gestorben ist. Sie denkt, er Ja. meldet sich nicht. Und Vor das ist allem für im sie so Anime verletzend. sieht man ja auch nur, er fliegt weg mit dem Flugzeug und es blitzt einmal auf. Wir wissen gar nichts. Wir Genau, werden und das auch ist als so Zuschauer verletzend und im so schockierend. Ungewissen gelassen, was eigentlich mit diesem Mamoru los ist in dem Moment. Genau, das ist so schockierend. Ich kann sehr verstehen, warum man das verdrängen würde und verdrängen wollen würde. Und Ah, darüber. nein. Und zwar weißt du warum? Weil PGSM auch hier wieder die Uhr zurückgedreht hat. In PGSM haben wir den Fall auch. Mamoru hat sich nach London verbröselt, ist an der Uni, weit weg, unerreichbar, vor allem für Usagi, weil sie sind da noch nicht offiziell zusammen, sondern er ist ja mehr oder weniger gegangen, noch bevor da Abgehauen. irgendwas, bevor sie sich wirklich eingestehen konnten, beide, dass da was ist. Und dann erfährt Usagi durch Motoki, Mamoru ist verschwunden. Kein Mensch weiß, wo er ist. Er geht nicht ans Telefon. Die Polizei spricht kein Japanisch. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Und Usagi sagt, ich gehe hin und schaue nach, was los ist. Und dann Aber setzt der sich Unterschied Himmel ist, und Hölle in der Unterschied Bewegung. ist Aber nicht. sie leidet eben nicht schweigend, sondern sie geht, Ja. sagt, ich muss was tun. Und das finde ich viel besser. Aber der Unterschied ist, sie hat Bestätigung. Da war jemand, der gesagt hat, Ja. hier ist was Ja. falsch. Ja. Und das ist Und das gefällt mir eben viel besser. Da haben sie ja. diese Geschichte von Mamoros Verschwinden nochmal bewusst neu erzählt und bewusst anders und besser erzählt. Und Ja, das erlaubt natürlich, dass sich man das Rückgrat PGS eben erzählen kann. manchmal als Kommentar auf die Vorgänger, die es gab. Und das Ja. ist klar, auch da redet sie nicht mit ihren Freundinnen, weil sie weiß, sie würden mir das ausreden. Und sie sagt, ich gehe Aber nach die Sache London. ist, natürlich, sie tut was und sie macht was und das ist auch sehr schön erzählt und das ist auch ein Charakter. Aber ich finde es trotzdem nicht absolut außerhalb ihres Charakters, dass sie es im Anime eben nicht tut. Weil auch da nicht, es ist keine unrealistische Reaktion für jemanden, der wirklich Panik vor dieser Situation hat. Aber würde man das nicht seiner besten Freundin erzählen? Wahrscheinlich würde ich genauso reagieren wie Usagi. Ich bin auch ein sehr, obwohl ich ein sehr offener Mensch bin, mit Ängsten bin ich sehr privat. Und Ängste dauern auch sehr, sehr lange, bis ich sie meinem Mann erzähle. Und somit definitiv. Und da ich mich mit Usagi in fast allen Ja. Dingen total identifiziere, würde ich sagen, Ja, auf jeden okay. Fall. Also es ist insofern in Charakter, als sich Usagi am Anfang ja sehr unsicher ist. Das haben wir auch oft in Seramiu, dass viele Konflikte zwischen Usagi und Chibiusa daher kommen, dass sich Usagi eben nicht hundertprozentig sicher ist, ob das mit Mamoru wirklich halten wird, ob er sie wirklich immer lieben wird, ob er sie gerade im Moment überhaupt wirklich liebt. Also sie traut, sie hat oft Und man muss ja jetzt nur auch Zweifel. sagen, diese Ängste sind ja So gerade Ängste, ja. im Canon-Anime, 90er Jahre Anime, nicht unbegründet. Ja. Sie hat diese Beziehung, wo ist einer, die A im Silver Millennium, als sie eine Prinzessin war, herkommt, was sie ihm auch ständig immer dieses. Es gab ja diese Szene im Breakup-Arc, wo sie sagt, aber wir waren doch die beiden, wie kannst du das wegschmeißen? Und er sagt halt Dinge zu ihr, die da sehr dran rütteln, die danach nie wieder aufgearbeitet werden, über die sie nie reden, sondern sie sind dann, sie erfährt dann, das war übrigens deswegen, weil, und dann ist alles wieder gut. Überhaupt, er war ganz offensichtlich, gerade am Anfang war er nicht so sehr, obwohl wir das als Fanfiction, gerne reininterpretieren und das definitiv im Manga der Fall war. Im Anime war er nicht sofort verliebt. Ja. Und im Anime war er halt so ein bisschen rotzig und die Romanze beginnt wirklich erst als Sailor Moon und Tuxedo Mask, nicht als Mamoru Usagi. Aber das ist überall, oder? Nee, Manga nicht so wirklich. Also im Manga Also ich sind finde, wie sie auch am viele. Anfang so ein bisschen aufeinandertreffen, im Bus zum Beispiel oder so, das ist höchstens mal zurückhaltende Neugier. Ja, aber da ist Usagi schon sofort. Also ich glaube, Crystal ist eher die Crystal erste Ja, Folge. Da sieht weil man sie diese sehr früh die Parallele Homunculus-Momente zu der ersten Tuxedo Mask Staffel. zieht. Usagi im Manga Genau. sieht ja schon wirklich in den ersten Kapiteln, Mensch, der sieht wirklich total aus wie Tuxedo Mask. Ist das Nee, cool? nee, nee. Oder? An der Im allerersten Szene Bus? in Crystal, wo sie noch nicht mal Ein Sailor Moon Crystal weiß ich ist. nicht, ja. Und das ist die Szene aus dem Manga. Die ist einfach, was sie gemacht haben, sie haben das letzte Frame, wo sie sich vor dem Juwelierladen umdrehen. Von Naru und sich zum ersten Mal die Augen gucken. Das gibt es als Frame im Manga und es gibt es nach und nach, also Bild für Bild gibt es das auch in Crystal. Und was sie gemacht haben, sie haben diese Szene mit Musik unterlegt und eine Sekunde länger gehalten, wo sie das erste Mal die Augen sich treffen. Ja. Und da merkt man, da ist gerade was passiert. Aber als Und das Sailor ist Moon und Horror. Tuxedo Mask, oder? Nein, nein, als Ah, Usagi und Mamoru. okay. Allererste Szene. Und Okay. deswegen, das ist bei denen, da Habe ist ich es jetzt schon nicht, da. ja, habe ich, Und erinnere ich mich nicht mehr, aber das ist okay. beim Anime definitiv nicht der Also ich Fall. mag es lieber, Beim wenn sie was dafür tun müssen, wenn sie wirklich, ja, wenn es nicht vom Ja. Himmel ihnen direkt auf die Füße fällt. Natürlich, natürlich. Also wie das, ne, das jetzt zu bewerten, ist Okay. die eine Sache. Aber ich möchte es einfach nur schildern. Im Anime ist es erstmal, zwischen Usagi und Mamoru ist da keine Romanze in der ersten Staffel. Okay. Zwischen Sailor Moon und Tuxedo Mask kommt so ein bisschen was. Und Okay. dann stirbt er halt für sie und dann mag er sie doch ganz. Und das ist aber erst, er mag sie erst, nachdem sie dann halt auch Sailor Moon ist. Da kommt Okay. das alles hoch. Und das sind so Sachen im Anime, wenn wir nur den Anime angucken. Und dann haben wir eben das nächste Mal, wenn er das Anime eine Chance hatte zu zeigen, der Ail&N Arc, der dazwischen geschoben Ja. wurde. wo sie die Chance gehabt hätten, er kann sich ja nichts erinnern. Und jetzt gibt es irgendwann mal die Szene, wo er merkt, die ist ja ganz niedlich. Ja, aber die haben die gibt doch. Es nicht. Also so ein, doch, ja, so ein als sie sich um das Baby ist. Kümmern, oder? Ist das nicht auch so? Ja. Ja, nicht wirklich. Danach ist er trotzdem weg. Und okay. Danach geht er trotzdem. Verpasste man Chance, sieht ihn trotzdem ja. Wie an, wie er zu einer Zumi mhm. mit Blumen geht und alles. Ne? So einen okay. Kleinen Moment vielleicht. Ja. Und man hat keine Auseinanderbewegung, dass das eine Beziehung wird. Mhm. Und in dem Moment, in dem er seine Erinnerungen zurück hat, sofort da. Ja, okay. Man redet auch nie wieder, aber dann ist er da. Dann zwei Folgen später, macht er mit ihr Schluss. Mhm. Ja. Das erste Mal, dass wir also quasi eine Unterhaltung über die Vergangenheit haben und über all diese Gefühle, ist diese Unterhaltung, wo er sagt, warum muss ich denn tatsächlich gebunden sein an ein Leben von den beiden anderen, an Serenity ja. Und Endymion. Das ist das erste Mal, dass sie überhaupt drüber reden. Mhm. Und das ist eine gute dass Frage. Dass das sozusagen trifft, aber, dass das reinkommt, ja. Ist total logisch. Und dann wird aber danach, wenn sie wieder zusammenkommen, nach dem Breakup-Arc, wieder nicht darüber geredet. Mhm. Dann haben wir S und Super S, wo er total lieb und nett ist. Mhm. Und dann haut er ab. Dann geht er nach, dann wird er entführt ja. Von Nehelenia. Ja. Auf dem Weg in die USA, glaube auch ich. Auch wieder fast ja. Getötet. Alle sterben fast. Mhm. Ah, nee, das ist kommt noch vorher. Wieder. Ja. Kommt wieder. Sie reden schon wieder nicht darüber. Mhm. Das nächste, was er sagt, ich gehe übrigens nach Harvard, ist das okay ja. Für dich? Und dann ist er weg und meldet sich nie wieder. Ja. Rein strikt nur Anime Mamoru. Kann ich verstehen, warum sie verunsichert wäre und warum sie Angst hätte. Das stimmt. Wenn man komplett Manga, der Manga macht das sehr viel besser mit den Gefühlen zwischen den beiden. Ich mag auch, wie es in PGSM läuft, wo ich weiß, da bist du kein Fan von der Usamamo-Dynamik. Ich mag das sehr. Aber der PGSM-Mamoru ist eben jemand, der sich selber nicht sehr gut kennt, der sich von sich selber entfernt hat und isoliert und von allen Menschen, die um ihn rum sind, auch eine sehr große Distanz einnimmt. Und er ist eigentlich sehr alleine und verloren und sein Leben kreist im Moment nur noch darum, Juwelenläden auszurauben und vielleicht mal auf diesen einen magischen Stein zu finden, der seine Albträume beenden könnte. Und aus diesem, dass er sich überhaupt nicht mehr versteht, ja. Kann ihn eben nach und nach das Verständnis von der Vorgeschichte rausholen, von der er eigentlich gar nichts wissen will. Der sagt, ich bin Mamoru, lass mich mit diesen Endymion in Ruhe. Und da ist es aber so, dass die beiden, also er findet sehr früh raus, dass sie Sailor Moon ist und er mag sie schon von Anfang an sehr und als sie ihm gesteht, dass sie einen anderen mag, oh Gott, und es stellt sich raus, dass es Mamoru ist, den sie mag und okay. damit kommt er auch nicht so zurecht, aber das ist schon was. Er muss sehr stark wachsen als Mensch und er muss sich selber finden, bevor er wirklich bereit ist, für verliebt zu sein, eine Freundin zu haben, sich auf andere Menschen wieder einzulassen. Er hat einen großen Charakter-Arc dadurch. Und auch Usagi muss lernen, nicht nur sich selber zu sehen, sondern auch zu sehen, was richten meine Gefühle bei anderen an und auch das auszubalancieren und zu sagen, bevor ich jetzt jemandem wehtue, bevor die Welt untergeht, lasse ich es. Mamoru ist der sagt, die Welt wird nicht untergehen. Wir machen ich glaube, was ich an PGSM, weil das kann ich total sehen, das kann ich total akzeptieren, was du da sagst. Mhm. Was mir an PGSM irgendwie an der Dynamik total gegen den Strich geht, ist, dass sie dieses Mamoru ist am Anfang total gemein zu ihr und total unfreundlich zu ihr nochmal auf die Spitze getrieben haben. Mm. So, ne, dieses sogar ihr quasi gegen die Schulter rempelt und alles. Das und ist umgekehrt. Umgekehrt. Das ist umgekehrt. Ja, ja, ja. Das ist meine Lieblingsszene. Aber nein, im Grunde ist es schon so. Er sieht sie als nur als kleines Mädchen und ist wirklich grob ja. Zu ihr. Und als er sieht, oh, ja. das ist Sailor Moon, ändert er sich. Ja, hat er großen Respekt vor ihr. Aber das braucht es. Und das ist natürlich, ja, das ist jetzt nicht die ideale Voraussetzung, aber dass er mehr in ihr sieht als nur so ein alberne 14-Jährige. Ich meine, er ist wirklich, Er ist ja wirklich kalt und wirklich Aber so ist er zu unfreundlich zu jedem. ihr. Das ist sein Ist es, ganzes Ding natürlich in ist dem er zu Moment, jedem. ja. Natürlich ist er zu jedem, aber das ist Und er das zu ist nicht ihr. schön. Und Aber die sie verliebt. Geschichte, sich zu verlieben, sie verliebt sich trotzdem, ne? Aber Aber nicht die in, na, Geschichte. noch nicht, als er so zu ihr ist. Sie verliebt sich erst, als er netter wird. Ja, aber trotzdem ist das eine Message, die finde ich doof. Sich zu verlieben, verlieben in den, ach, er ist doch ein bisschen anders. Das ist dieses allgemeine Märchen, dieses, du kannst das Arschloch umdrehen und dann ist er so perfekt, wie du Am ihn haben Anfang verliebt möchtest. sie sich in Und Tuxedo Mask. ja, natürlich, aber Mamoru ist Aber halt auch mit drin gewesen. ja, Ne? Das ist ja, es ist später trotzdem eine mag sie Geschichte, die ist Momo, da. ja. Ja. Und das ist einfach, Aber das das ist mag ich so ein nicht. Das ist bisschen, eine sie kalte mag ihn Routine. eigentlich nicht und dann mischt sich Naru ein und bringt die zu einem Date zusammen, das keine von beiden wollte. Und dann merken sie ja, Ja, okay, aber der warum? andere ist doch nicht so übel. Ja, aber die ist doch nicht so übel. Das finde ich eine keine schöne Basis für eine Beziehung. Das ist Und das einfach, erste das gefällt Mal, wo sie mir. wirklich was zusammen machen, ist, als Usagi sich in den Kopf setzt, diesem Mann zu helfen, der sein Gedächtnis verloren hat und dann loszieht und Mamoru ihr nachläuft und selber gar nicht versteht, warum. Und sie ist davon auch nicht begeistert, aber weil sie das gemeinsame Ziel haben, jemandem zu helfen, raufen sie sich da ein bisschen zusammen. Ich meine, das Und ist halt so ein bisschen mehr Slowburn bei PGSM, total. aber es ist einfach Also, noch mal weiter weg von man der muss. Geschichte im Manga, in die ich mich verliebt Man habe. Die muss es nicht Geschichte mögen, im Manga. weil wenn man den Pegasus im Mamo und seine kalte, Ja. abweisende Art nicht mag, ist es schwer, das zu mögen. Das glaube ich Ich schon. meine, die Geschichte im Manga, wo sie ganz, ganz, ganz zum allerersten Mal und zum allerersten Blick sehen, da ist irgendwas, aber zu jung sind und das nicht deuten können, sich immer mal wieder treffen, dann sind sie ganz schüchtern und ganz, ganz dann kommt irgendwie diese Tuxedo-Mask und Usagi-Geschichte rein und dann ist es plötzlich, und die sich auch ganz schnell wissen, wer der andere ist. Das ist, Ja, sehr ne, früh. also Das mag ich, ja. Mamoru muss nicht kapieren, das ist, der kapiert es sofort. Er kommt als Makoto, das ist ja vierte oder fünftes Kapitel quasi, als Makoto reinkommt und in Gefahr ist, wo er dann eben als Tuxedo Mask auf ihrem Fensterbrett steht, die Hand aushält, und zwar zu Usagi, Ja. nicht zu Sailor Moon. Weil er weiß, Usagi, dieses kleine Mädchen, kann da sehr viel mehr anrichten, als er das kann. Und dann, als sie dann tatsächlich auch endlich kapiert, erst Mamoru, als Ja. er sie rettet und sie dann in seinem Bett aufwacht Ich und sie denke, diesen das ist Moment eine, haben mit. wenn ich mal den Bogen nochmal schlagen darf, die Usamamo-Dynamik, wie sehr er sie bewundert, wie sehr er ihre Stärke unterstützt, braucht und auch einsetzen kann, ist was anders als Usa Saya. Saya will immer der Stärkere sein, der Beschützendere sein. Ja. Er braucht sehr Ja. lange, um zu kapieren, wie stark Usagi ist. Aber deswegen im Manga haben wir halt eben diese Zarte und das ist unser Geheimnis und das ist unseres Ja. und wir wissen noch nicht. Und man sieht, da ist was, auch wenn sie das noch nicht benennen. Und man Okay, glaubt also ihr, wir wie haben sie eine feststellt. große Bandbreite von Usamamo. Ich will wirklich an Ja. der mal auf die Filme wiederkommen. Ja. Ja, Okay, okay. also Ja, wer. doch, ein Punkt, den ich Ihnen noch machen kann. Ein Punkt, Ja. der mir sehr wichtig ist. Und im Unterschied im Anime zwischen der Porträtierung zwischen Usamamo und Usasaya ist, glaube ich, ganz, ganz stark begründet darin, dass Saya auch eine Frau ist und deswegen nicht so sehr männliche Stereotype folgen muss. Saya darf Gefühle zeigen. Saya darf peinen. Sarah darf dahinterher sein und so ein bisschen leiden. Das darf Mamoru nie, weil das Ja. nicht in dem männlichen Stereotyp ist. Und es hätte Mamoru in der Porträtierung gut getan im Anime. Sehr gut getan. Ja, das stimmt. Auch einfach mal leiden zu dürfen, auch einfach Gefühle zeigen zu dürfen. Und ich Ja. glaube, wäre der Unterschied im Anime mit drin, dann würden wir heute gar nicht diese Diskussion führen. Und dann wären im Endeffekt, das ist ja im Endeffekt, sind das ja immer die Argumente, auch von der ganz harten Usasaya-Seite, die Usamamo gar nicht sehen können, dieses, er liebt sie ja gar nicht, der zeigt ja gar nicht, dass sie sie liebt. Das zeigt er nicht, weil er einfach das japanische Ideal Er zeigt es nicht so spielt. gefühlvoll, er zeigt es schon, aber er zeigt nicht Genau. seine nicht unbedingt viel von seinen Gefühlen deswegen. Genau. Eben. Und deswegen, ich glaube, das ist der große Unterschied von den Schreibern her zwischen Usagi und Ja. weil Mamoru wirklich als Prototyp Mann geschrieben wird und Saya eben nicht. Ja, und nochmal, um für alle, die Staffel vielleicht nicht gesehen haben oder nicht wissen, wer Saya ist, eine kurze Erklärung. In der letzten Anime-Staffel, und das ist auch in Serie Mio und Manga, kommt eine Boyband von drei tollen Jungs namens Three Lights, die eine große, große Fanbasis haben. Die Sailor Senshi sind große Fans. Und die kommen plötzlich und als Schüler an Usagis und ihre Freundinnen in ihre Highschool. Und alle flippen natürlich total aus und wie toll die alle sind. Und es stellt sich raus, das sind in Wirklichkeit auch Seelenkriegerinnen, aber nicht von unserem Sonnensystem, sondern von weiter weg, die hierher kommen, um jemanden zu finden und eine wichtige Mission haben. Und die meistens in dieselben Kämpfe verwickelt werden mit denselben Monstern, aber eben in ihrer verwandelten Form, wo man sie nicht erkennt als die Three Lights. Und Saya von den Three Lights ist eben, wie wir erklärt haben, jemand, der dann mit Usagi eine Freundschaft, / einseitige Liebe entwickelt. Und ja, es sind ganz, ganz andere Vorbedingungen. Saya ist ein großer Star, Saya ist selbstbewusst, Saya hat Charisma. Saya ist eine Seelenkriegerin und kämpft. Auch und Saya trifft Initiative. Ja. Saya ist derjenige, der um Dates bittet. Saya ist derjenige, der um Zeit mit ihr bittet. Ja. Das sind Sachen, die wir von Momoru auch nie hatten. Nicht kennen. Und ich würde aber sagen, wenn wir jetzt eine Verfilmung haben, die zum Beispiel gut ausgeht, dann können wir nicht sagen, ja, dafür können wir Saya nicht nehmen. Wir schauen einfach, mit welchen Charakteren können wir es uns vorstellen. Genau. Und wenn wir es weder für Usas Mama oder Usasaya finden, aber wir sagen, ein anderes Canon-Paar oder ein anderes Paar von Charakteren würde auch passen, dann machen wir das auch. Wir brauchen uns hier gar nicht einzuschränken. Wir machen, was wir wollen in unserem Podcast. Okay, wir haben uns vorhin kurz zusammengesetzt und haben jeder hat mal so von uns halt mal seine Liebesfilme ein bisschen gelistet und die werden wir machen. Das heißt, die großen internationalen Klassiker wie Notting Hill werden wir wahrscheinlich nicht machen, obwohl wir sie mögen. Aber weil es viele andere Filme gibt, die wir mehr mögen, das heißt nicht, dass wir die nicht mögen. Ich war auch überrascht. Ich muss auch sagen, meine Lieblingsfilme sind eigentlich meistens, obwohl ich Fanfiction schreibe über Osamu, sind meine Lieblingsfilme meistens eher so Problemfilme und gar nicht so Liebesfilme, dass ich dann doch noch so viele gefunden habe. Es gibt einfach so viele, weil ich bin auch nicht eine, die abends da sitzt und sagt, Mensch, wenn ich jetzt bloß einen Liebesfilm schauen könnte und dann greife ich in meine Bibliothek. Sondern entweder kenne ich sie und habe sie gesehen oder mein Ex-Freund war der mit der großen Bibliothek, der die sich abends reingezogen hat und die mir hängen geblieben sind, wo ich gesagt habe, Mensch, lass uns die nochmal sehen. Solche sind auch auf der Liste. Ja. Und bevor wir zu unseren eigentlichen Lieblingen kommen, müssen wir ein paar ehrenhafte Erwähnungen aus dem Weg räumen. Also wir werden eigentlich nur Filme machen und eine Serie, aber man kann nicht wirklich über Liebesgeschichten reden, ohne über Romeo und Julia zu reden. Egal, welche Art Verfilmung ich mag. Die neue mit Leonardo DiCaprio, die mag ich schon sehr. Aber ich mag generell die ganze Geschichte nicht, weil ich keine tragischen Liebesgeschichten mag. Aber wir müssen darüber reden. Total gut. Total. Also ich meine, die war ja sogar Inspiration für Serenity und Endymion. Dieses gemeinsame Sterben übereinander am Ende. Ehrlich gesagt, wenn wir das wüssten, dass das eine Art Canon, eine Art passlose, draufgepinselter Canon ist, dann wüssten wir wenigstens ein bisschen mehr über die Vorgeschichte, weil wir einfach nichts wissen über Serenity und Endymion. Aber warum dürfen die nicht? Was haben die für ein Problem eigentlich? Und wir wissen eigentlich nicht, warum. Was die große kulturelle Kluft und die große unüberbrückbare, gottgegebene Kluft zwischen der Endymion ist. Natürlich von dem, was Endymion auch in Canon noch sagt, ist dieses ist halt der Krieg zwischen der Erde und dem Mond. Ja. Natürlich von zwei Familien, zwei somit verfeindeten Familien irgendwie kommen. Ne? Das Königreich der Erde, das Königreich des Mondes, das ist eine definitive von den Parallelen zu Romeo und Julia. Und natürlich eben dieses beide am Ende sehr jung dafür sterben. Ja. Also für die Dummheit anderer Leute. Das wäre ehrlich gesagt eine sehr schöne Hintergrundgeschichte, dass man sagt, dass diese beiden sterben, dient eigentlich nur dazu zu illustrieren, wie unmöglich alle anderen sich aufgeführt haben in dieser Geschichte, wie vermeidbar es wäre, wie dieser Hass und diese Feindschaft dazu führt, dass zwei unschuldige Kinder sterben. Und das wäre eine schöne Hintergrundgeschichte gewesen, aber wir wissen es nicht. Und es gibt eben auch einen, also für Manga-Anime könnte ich das total so stehen lassen. Aber in Seramiu zum Beispiel, in den neuen vor allem, in La Reconquista, haben wir eine Königin, die total für diese Ehe ist, für diese Liebesgeschichte. Die ist der größte Shipper von Usamamo oder von Serenity Endymion in dem Fall und sagt, ich möchte, dass meine Tochter glücklich wird und wenn du ihn liebst, dann nimm ihn. Und da haben wir natürlich nicht diesen Hintergrund. Da geht der ganze Stress von der Erde aus. Und die, ja, der Mond ist rein und unschuldig. Und das passt mir jetzt auch nicht wirklich, weil ich bin ja Team Terra und ich denke, der Mond hat auch einiges falsch gemacht. Genau, wobei nur weil Queen Serenity nicht gegen diese Beziehung ist, heißt das ja nicht, dass der Mond nicht gegen diese Beziehung sein kann. Okay, das stimmt. Das ist ja. Sie ist ja nicht die ganze... Und das heißt auch nicht, dass der Mond nicht eine Menge politisch zweifelhafter Dinge getan hat, die auf der Erde nicht gut ankommen. Genau. Was ich so ein bisschen an eben dieser Geschichte gut finde, und das ist auch so ein bisschen in Romeo und Juliet dran, ist halt eben dieses Sinnlose daran, dieser Hass. Ja. Dieser Hass, der dich dazu bringt, auch Sachen, die gut sind, einfach irgendwie zu vergiften. Ja. Und das ist etwas, das ist eine Parallele, deswegen mag ich die Geschichte auch sehr und deswegen packe ich diese Geschichte auch gerne in politische Szenarien in meiner Fanfiction. Mhm. Weil ich die Parallele jetzt eben auch sehe. Also den tragischen Teil mag ich nicht so. Was ich mag, ist eben, dass Endymion und Serenity eine zweite Chance kriegen, es anders zu machen, es besser zu machen, es richtig zu machen. Toll und deswegen und das, diesen Hass und diese Zerstörung zu überwinden. Und das, finde ich, ist der eigentliche Kern auch von Sailor Moon und das wirklich das Schöne daran. Genau, das stimmt. Da bin ich total bei dir und das ist auch der Grund, warum ich immer Sailor Moon toller finden werde als Romeo und Julia. Weil die Geschichte halt weitergeht. Ja. Ja. Also, ja, ich stimme dir völlig zu. Okay. Das zweite Beispiel, das wir erwähnen, in Deutschland würde ich erwähnen, weil es eben auf der, sag ich mal, auf der Größenordnung von Romeo und Julia ist Faust und Margarete, aber das ist so gar nicht Usagi. Faust ist so Mamoru, wie es nur geht. Alles Kopf, aber nichts verstehen. Also alles lernen und nichts verstehen, das ist Mamoru. Aber dass eben Margarete sich da widerspruchslos kleinkriegen lässt, das hätte es bei Usagi nicht gegeben. Nee, definitiv nicht. Damit haken wir das, glaube ich, ab. Genau, ja. Genau. Heißt die überhaupt Margarete? Meinst du Gretchen? Gretchen, ja genau, sie heißt Margarete, oder? Ja, Gretchen. Ja. Okay, und dann hätte ich noch gern ein historisches Paar, in dem es auch mehrere Verfilmungen gibt, das ich persönlich mag. Dann sind wir nämlich jetzt schon bei denen, die wir mögen. Aber bevor wir das... Nein, das machen eine wir Serie. Und zwar, das gibt es als Serie und als Film, es gibt Robin Hood und Marian. Mal als Lady Marian, mal als... Also ich weiß nicht, ob sie immer eine Lady ist, aber... Und Robin Hood ist... Der Robin Hood, den ich mochte, war kein Edelmann, nichts Besonderes, sondern einfach eben seine Entschlossenheit hat ihn ausgezeichnet. Und natürlich, wie toll er Bogen schießen konnte und wie er die Leute um sich geschart hat. Und, Na, aber er war halt schon doch eher auch so ein charismatisches kleines Arschloch manchmal, ne? Unterschiedlich, also aber eben ja. Es gibt wirklich verschiedene Versionen. Ich habe als Kind die Robin Hood-Serie geschaut, die etwas mystischer war. Robin Hood war etwas stiller, er hatte Visionen von keltischen Gehörnten. Generell ist Robin Hood eben die Geschichte von einem Outlaw, der sich mit Leuten im Wald verschanzt und den örtlichen Autoritäten gewaltig auf der Nase rumtanzt, ihnen Dinge entreißt, weil sie die Bevölkerung fürchterlich unterdrücken. Und das ist auch historisch. Die Robin Hood-Geschichte hat man historisch in diese Prinz-John-Ära gelegt. Es gibt aber auch Versionen in anderen Zeitaltern. Aber wenn wir es in der klassischen oder in der bekanntesten Version, ist er ein Zeitgenosse von Prinz John und Richard Löwenherz und kämpft für die Rechtlosen und Unterdrückten, indem er den Reichen nimmt und den Armen gibt, sozusagen. Er ist sehr charismatisch, er ist der beste Bogenschütze weit und breit und er liebt Marion und sie liebt ihn auch. Und Marion ist aber nicht bei den Gesetzlosen im Wald, sondern die ist in den meisten Versionen noch in der Stadt, in Nottingham, oder hockt auf einem Landsitz. Sprich, die ist in dieser Gesellschaft, die von Robin Hood hier bekämpft wird, noch etabliert. Sympathisiert aber gewaltig mit ihm. Das ist die Konstellation. Und da würde ich, das würde ich politisch, also vom Charakter hat er mehr Sire. Ja, vom Charakter hat er kämpft, mehr Sire. Weil er charismatisch ist. Aber es würde auch für Mamoru passen, weil es eine politische Konstellation ist von zwei gegenüberliegenden Seiten. Ja, aber dann ja, aber eher Endymion. Das wäre dann eher Endymion, ja, nicht Mamoru. Das stimmt. Stimmt, das wäre mehr Endymion. Den haben wir gar nicht mit aufgenommen in unsere Liste, aber den müssen wir einfach immer mit berücksichtigen. Ja. Weil das moderne Tokio lässt sich jetzt nicht unbedingt auf... Genau, wie ich auch Marion eher als Serenity sehen würde, als Usagi. Ja. Und Sherwood Forest ist eben nicht unbedingt das moderne Tokio. Ein bisschen ja, schwierig genau. zu übertragen. Aber die mochte ich eben als Kind sehr gerne. Ich habe zwei aus meiner ja. Kindheit. Und das eine ist eben Robin Hood und Marion. Und das zweite? Und Marion hat eben auch eine sehr schwierige Rolle. Und der zweite Film ist Drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ja. Der Film, den ich am öftesten gesehen habe von allen Filmen, weil ich ihn jedes Jahr an Weihnachten schaue. Habe ich als Kind geschaut, den schaue ich heute noch. Ich habe ihn jetzt auf DVD und er ist so schön. Für die, die ihn nicht kennen, das Aschenbrödel in dieser Geschichte lebt natürlich wieder unter der Knute ihrer Stiefmutter, muss die niedersten Arbeiten machen, die dreckigsten Arbeiten machen. Sie ist aber die, sie ist eigentlich von Haus aus, eben wäre sie die Tochter, die später dieses große Landgut erbt. Also es wird in der Geschichte ziemlich realistisch porträtiert als eine Art Landadel. Und sie ist jetzt aber zur Küchenmagd degradiert, die dreckigsten Arbeiten macht. Aber wann immer sie kann, büxt sie aus in den Wald. Und dann haben wir diesen Prinz, der keine Lust hat zu regieren, der keine Lust hat erwachsen zu werden, der keine Lust hat zu lernen, der auch am liebsten ausbüxt in den Wald, um mit seinen Freunden auf die Jagd zu gehen und rumzutoben. Und da treffen sie mehrmals aufeinander und sie beeindruckt ihn mit ihren Armbrustkünsten, sie beeindruckt ihn mit ihrem Mut generell und ihrer Unverfrorenheit und zum Schluss treffen sie sich auf dem Ball, wie man es kennt. Und sie läuft davon und er muss sie wiederfinden. Und das ist einfach, das ist nicht die typische Cinderella-Geschichte, weil das Aschenbrödel eben sehr viel aktiver ist, nicht ja. wartet und sehr auch nicht nur weinend da sitzt und denkt, ach, wie schlimm habe ich's doch, und dann aus ihren Tränen praktisch ihre Rettung erwächst, sondern sie zieht los. Das wird auch im Film, da fragt schon ein Verwalter auf dem Hof, sagt, und der Prinz, hat er dir gefallen letztes Jahr, als du ihn gesehen hast, und würdest du dir den nicht auch? Und sie antwortet nicht. Aber wie sie den Kopf beiseite wirft und später, wie sie dann doch hingeht und den Prinz wirklich auch sucht zum Teil, da merkt man schon, ja, sie möchte schon. Mhm. Und sie tut eben auch was. Und sie hat schon magische Möglichkeiten auch, die drei magischen Haselnüsse. Und die ja. Frage ist, ist der Prinz ein Sire oder ein Mamo? Und ein Endymion. Mhm. Oder ein Endymion. Ich würde sagen, er ist ein Endymion. Wahrscheinlich. Er ist nicht. Ja, weil er ist sehr offen, er ist sehr emotional, er ist sehr kindlich auch. Aber er ist halt eben nicht dieses so ein bisschen Minapo, ne? Er ist nicht so ein bisschen dieses Cheekige. Nein, und Aschenbrödel ist auch nicht unbedingt perfekt besetzt mit Usagi. Nein, aber. Aber sie ist, aber sie wir ist wirklich ein herzensguter Mensch. Sie kümmert sich um andere Menschen, ja. Sie kümmert sich um andere Tiere. Wenn jemand Probleme hat, dann nimmt sie große Unbequemlichkeiten auf sich. Sie nimmt Strafen auf sich für andere. Für den Küchenjungen nimmt sie die Strafe auf sich, als er Ärger kriegt. Sie ist von Herzen gut und das passt sehr zu Usagi. Man könnte es auch mit anderen casten aus der Serie. Aber ich finde, Usagi passt doch am ehesten. Also Serenity wissen wir nicht, ob sie wirklich gut war. War sie wirklich so nett, wie Usagi ist? Wir kennen ihre politische Situation, aber nicht wirklich ihren Charakter. Naja, im Manga sehen wir mehr von ihrem Charakter und da war sie schon definitiv so ein bisschen mehr wie Usagi. Da haben wir eben diesen einen Panel, wo sie dann eben die Zunge rausstreckt, als sie irgendwas machen Ja, soll. aber sie Und ist solche eher Sachen. sehr weltfern und sie ist zwar lieb Das und wissen gut, wir nicht. aber Das sehr wissen wir naiv auch, nicht. oder? Also, ja, aber das ist Usagi ja auch. Ja, stimmt. Okay, und noch ein Kindheitsfavorit und dieses Mal von uns beiden, Buffy und Angel und Buffy und Ja. Spike. Das Ja. stimmt. Ja. Das war, ich muss ja auch sagen, für mich war das ja im Endeffekt auch, als ich klein war, dann quasi dieselbe Dynamik Ja. später. Ich kam aus dem Buffy, ich kam aus dem Sailor Moon Fandom und bin reingewachsen ins Buffy Fandom. Und das ging fließend über. Ich muss, ne, vor Sailor Moon, ich war ja sehr, sehr jung, als ich angefangen hatte, gab es bei mir noch Blocksberg. Das heißt, ich hatte immer das blonde Mädchen mit Aha. Superkräften. Okay. Aber ja, deswegen Buffy Ja. Angel ist für mich definitiv. Also Buffy ist ja, Ja. ne, Buffy als The Chosen One, die eine, die eben die Dämonen und die Vampire besiegen kann, die ihre Gruppe von Freunden hat, die ihr so Ja. helfen, die aber nicht ganz so gut sein können wie sie, natürlich, weil sie diese Kräfte nicht haben, aber trotzdem irgendwie dieses Scooby-Team bilden, wo sie eben helfen. Und Mamoru, sage ich schon, Angel als der Vampir mit Seele. Der Ja. gute Vampir und der halt immer so ein Der bisschen geheimnisvolle, dunkelhaarige nachdenklich, Fremde. geheimnisvoll, immer dunkel, immer so ein bisschen traurig, immer so ein bisschen leidet unter seinem eigenen Schicksal und seiner eigenen Vergangenheit, als er eben böse war. Ich mag den frühen Angel auch sehr, als er diese ganze Das Problematik noch stimmt. gar nicht hatte. Genau, das stimmt. Als er Das einfach stimmt. nur ihr hilft und keiner so richtig weiß, was ist eigentlich sein Ding. Und das Eben, ist schon kam so ein ein. bisschen aus dem Nichts, kam so, war so Ja. ein bisschen Tuxedo-Mask, es kam so ein Genau, bisschen aus dem total. Nichts, hat geholfen, war wieder weg, war so ein bisschen sexy zwischendrin. Ja. Aber der so verschlossen ist und über seinen Fehlern brütet und das ist auch schon hat was von Mamoru. Ja, das ist definitiv. Und die Definitiv, da Buffy passt. Spike-Geschichte ist eben eine einseitige Liebe. Zwei, die aus ihrer Einsamkeit zusammenfinden, aus ihrer Situation. Und Spike ist da schon, das hat schon eine Saya-Geschichte für Spike, der eben diese Gefühle entwickelt für Buffy, die nicht erwidert werden. Wobei es natürlich am Ende ein Happy End hat, wenn man die Comics später mit dazu nimmt. Das gilt Okay, ja, die kenne ich nicht. die Buffy-Geschichte wurde, das ist nämlich toll, nämlich über die Buffy-Comics habe ich meinen Mann kennengelernt, der war nur so nebenbei. Okay. Aber Das ist total süß. in den Buffy-Comics geht die Geschichte ja weiter. Da sind tatsächlich am Ende liebt sie ihn auch. Also für die beiden gibt es ein Happy End, somit. Irgendwie. Okay. Ich meine, Aber sie wie gesagt, das schließt ja nicht aus. Trotzdem ist das mag. eher Ich meine, sie eine sind Saya zusammen. Es und ist nicht so, dass sie keine Gefühle für ihn hat, aber geht nicht annähernd so weit, wie es für Spike geht. für Angel meinst du? Es ist Achso, definitiv andersrum, ja, nein, genau, ein so, Rebound oder ein Übergangsstadium. Ja. Also, wenn es für sie in der ein gutes Serie Ende geht hat, nicht. okay. Aber wir In der sehen die Serie Parallelen. definitiv. Und da müssen wir auch mit weiterspinnen. Ich glaube schon, dass tatsächlich hätte der Breakup-Arc zum Beispiel nie aufgehört. Oder ne, Mamoru wäre wirklich weggegangen oder Mamoru wäre irgendwann gestorben oder irgendwas. Und Aber stell dir Mamoru mal gäbe es vor, in ihrer ja. Welt nicht mehr. Stell dir vor, Dann wir würden glaube das ich wirklich schon. casten. Stell dir vor, wir würden Ja. jetzt wirklich eine Serie machen mit Usamamo und eine mit Usasaya und später gibt es eine Ablegerserie von Angel, dann wurde ja Spike und Angel zusammenarbeiten mussten. Und wir hätten eine Aber das fände ich Mamo-Saya-Ablegerserie. großartig. Das würde mir Das fände ich gefallen. großartig. Ich schreibe ja auch unfassbar gerne. Ich schreibe unfassbar gerne Szenen mit Mamoru und Seiya Ja. zusammen. Deswegen, ich plane auch gerade eine Fanfiction nur darum, dass ich am Ende und zwischendurch eben diese Szene haben kann. Ja, Ja. ich mag das sehr, sehr gerne. Ja, die Dynamik. Okay, damit haben wir Aber die ja. frühen Favoriten aus dem Weg. Hast du noch einen früheren? Einen Disney. früheren. Ist dein Disney Doch. Favorit ist ziemlich aktuell, oder? Aktuell trotzdem. Ja. Genau, mein Disney-Favorit. Aber einen, den ich noch sehr, sehr lange kenne und den ich sehr, sehr gerne mag, über den ich tatsächlich benutzt habe, als Inspiration eine Fanfiction zu schreiben, ist Before Sunrise. Ja, ne? Das ist eine ganze Serie. Also gibt es drei Filme: Before Sunrise, Before Sunset und später Before Midnight. Ich kenne die nur der Und im Spur nach. Endeffekt, Erklär mal kurz, worum es genau. geht. Also ich bleibe bei Before Sunrise, dem ersten. Das ist zwei Fremde, Männlein, Weiblein, treffen sich in einem Zug in Europa. Er ist Amerikaner, sie ist Französin. Und sie sprechen, also sie kommen ins Gespräch, reden so ein bisschen miteinander, und wenn dann der Zug in Wien hält, ist er eben an dem Punkt, wo er sagt, ich möchte dieses Gespräch jetzt nicht zu Ende gehen lassen, es ist ein total bescheuerter Vorschlag, aber komm mit mir raus, ich muss um so und so viel Uhr, muss sie morgen am Flughafen sein und er morgen auch irgendwo, nee, sie muss den Zug kriegen, er muss in den Flughafen, zum Flughafen, und lass uns doch den Abend, beziehungsweise den Tag hier in Wien verbringen. Und sie ist so ein bisschen überrumpelt, macht's aber. Und dieser Film folgt eben diesem gesamten Abend und diesen Gesprächen, die sie haben, und diese ganz, ganz, ganz zarten Annäherungen von beiden. Es klingt total schön, aber wie sind sie als Charaktere gestrickt? Genau, als Charaktere, wo sie sagen, also er ist so ein bisschen playful. Wenn ich ihn, also ihn würde ich definitiv eher als Zäher sehen. Er ist so ein bisschen der Abenteurer, der Romantiker, der hat Gefühle und guckt, ob die andere eben auch Gefühle hat. Und sie ist definitiv keine Usagi. Sie ist definitiv keine Usagi. Sie ist wirklich, sie ist sehr, sehr, sie hat, da ist ganz viel tief drin, was sie nicht nach außen zeigt erstmal. Sie möchte ganz zart und ganz nett sein, aber sie hat einfach so ganz viele auch politische Ansichten und politische, auch und kulturell ist sie auch ganz irgendwie sophisticated, würde ich sagen, passt am besten. Dieses ganz gebildet und ganz elegant ist sie eher. Das würde ich eher, das klingt eher nach Michiro und Haruka. Ja, eben, darauf wollte ich hinauskommen. Das klingt total nach Michiro und Haruka. Wir müssen nicht Usagi und irgendjemanden nehmen, wir können jeden aus der Serie casten. Eben, und es ist einfach, es hat das Ganze hat auch ein offenes Ende. Der Film endet damit, dass sie sich versprechen, sich in einem halben Jahr wiederzutreffen. In einem Jahr, glaube ich, in einem Jahr wiederzutreffen, am selben Ort. Und dann gehen sie ihrer Wege, und das ist das Ende des Filmes. Und ja, also das ist halt dieser eine Abend. Aber ja, es ist total Michiro und Haruka am Ende. Ja. Wobei die Zurückhaltung für Haruka ein Jahr zu warten ist schwer zu begreifen, aber ich denke, am Anfang der Beziehung ist sie sich wahrscheinlich auch ihrer selber und dieser Sache selber nicht so sicher. Ich glaube, dass Haruka ist der erste Abend. Es eben ist der Zeit erste gebraucht Abend. Hat, um so viel Vertrauen aufzubauen. Das hätte vielleicht doch gepasst. Ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das klingt wirklich beides sehr schön im Original und mit unserem Cast. Ja. Ja. Gut, eins, was ich noch habe, was natürlich auch noch sehr klassisch ist und was älter, je nachdem welcher Version Film man sich das anguckt, ist Stolz und Vorurteil. Ja. Den habe ich für alle, nicht gesehen. Nicht ich kenne genau. Das, was auf Tumblr unterwegs ist. Ich kenne die Memes. Und genau, also Jane Austens Buch ist natürlich. Also für mich ist das total Usamamo. Sie ist einfach so sehr lebendig und so sehr nicht auf ihren Mund gefallen und so ein bisschen. Also die Geschichte ist, das ist eine Familie im englischen 18. frühes 19. Jahrhundert, würde ich sagen. Wer ist das? Wer hat das geschrieben? Jane Austen? Jane Austen hat es geschrieben. Auf jeden Fall ist das eine kein Adel, aber schon schon höher, aber verarmt. Und Töchter und muss darauf hoffen, gut zu heiraten. Zu heiraten, die Töchter. Ja. Und deswegen jetzt immer auch welche Bälle und irgendwelche Höfe, und es wird immer geguckt, und ist denn da irgendwer? Und sie versuchen eigentlich tatsächlich, die ganzen mit jemand anderen zu verheiraten, aber auf diesem Ball ist dann eben Mr. Darcy. Und Mr. Darcy ist ein ganz grummeliger Typ, der so wirklich nicht da sein möchte. Der ist so richtig, richtig, dem ist so richtig unwohl, so soziale Phobie fast. In diesen Situationen hat immer diesen Blick, dieses nee, hier nicht, hier jetzt ist irgendwie nicht so schön und kann auch nicht so wirklich gut mit Leuten und kann auch nicht so gut reden. Und die erste Unterhaltung, die sie irgendwie gefühlt haben miteinander, ist dieses, ne, wenn du nicht so komisch aussehen würdest, ne, dann wärst du vielleicht ganz, ganz okay, so quasi. Und, Also, ne, so ganz, ganz strange. Das Ganze, das ist so wirklich klassisch Anime. Usagi und Mamoru-Dynamik erstmal. Ja. Und es stellt sich natürlich irgendwann raus, der steht total auf sie. Er kann es ihr leider nur nicht zeigen. Ich kenne vor allem die Stelle, wo er ihr erklärt, warum er ihr keinen Antrag macht und sie sagt, du wärst sowieso der letzte Mann der Welt, den ich heiraten würde. Genau. Und da gibt es sehr schöne... Am Ende merkt sie halt... Genau. Und sie erklärt ihm halt aber so auch, warum. Und daraufhin geht er in sich und bessert sich, oder? Genau, er bessert sich. Er wird, die Sache ist, er ist halt nur, er kann nicht mit Worten. Ja. Er war von Anfang an total, ne, und es waren halt auch so Sachen, und auch für den Stand so, in dem das geschrieben wurde, stimmt es auch. Er ist irgendwie so mega reich und für ihn ist es tatsächlich keine Ehre, jemanden zu heiraten. Aber ist er wirklich nur ungeschickt oder hat er eben auch ein paar negative Charakterzüge, die er nötig hat abzulegen? Beides. Um beides. Für sie akzeptabel zu sein. Ne, Stolz und Vorurteil, das Ding heißt Stolz und Vorurteil, weil sie beides haben. Beide sind sie stolz und beide haben sie sofort Vorurteile über den anderen und warum der das macht. Und sie halten sich auch diese Schubladen vor, statt zu gucken, was ist dahinter. Und es ist halt relativ viel dahinter. Und am Ende kommt dann halt auch relativ... Er ist zum Beispiel auch immer so unfreundlich gewesen die ganze Zeit, weil der Typ, auf den sie stand, der jetzt mit der anderen, einer der Schwestern ausgebrannt ist, einfach so ein richtig, richtig mieser Charakter ist. Und so eine richtig nur Fassade und nichts dahinter. Den ersten Teil, und er dachte halt, weil sie auf den steht, dass sie wahrscheinlich auch so ist. Was sie natürlich nicht ist. Das ist Motokis Länder. Ja. Aber ja, es ist da können wir leider nicht weiter casten als bis zu Mamoru. Ja, also es ist wirklich, es ist so sehr, so sehr Mamoru und Usagi, erste Staffel Anime. Okay, ja, es klingt wirklich sehr überzeugend. Und auch, dass er an sich arbeitet, dass sie ihn akzeptiert, weil er an sich arbeitet, weil er ein besserer Mensch wird, das gefällt mir schon. Ja, er das hilft ist ihr halt auch Ende. Der Arc, den er Mamoru hat. Er kommt quasi als Knight in Shining Armor, kommt da rein und rettet quasi die Schwester aus der komischen Ehe. Beziehungsweise aus der, ne, aus der komischen Situation. So. Es ist sehr gut. Du hast also jetzt einen beschrieben, den ich nicht kenne. Jetzt beschreibe ich einen, den du nicht kennst, den ich sehr mag. Der heißt Strictly Ballroom. Ja. Auf allen Listen von den größten Liebesfilmen ist immer Dirty Dancing, den ich ehrlich gesagt, ich mag die Tanzszenen und das ist es dann aber auch. Den mochte ich damals schon nicht, als er aktuell war. Und was ich lieber mag als Tanzfilm und als Liebesfilm ist Strictly Ballroom. Ein Film aus Australien über eine Tanzschule. Und in dieser Tanzschule gibt es eben den Sohn der Eigentümer, der von Kindheit an die Standardtänze getanzt und gelernt hat und der auf Wettbewerbe geht. Er ist sehr erfolgreich, aber er mag es nicht mehr. Er will seine eigenen Sachen machen und das löst sehr große Panik aus bei seinen Eltern und bei den anderen Tanzschulen. Weil wenn sie wissen, wenn er mit eigenen Schritten gewinnt, die sie nicht unterrichten können, dann stehen alle dumm da. Und er plötzlich spricht ihn Fran an. Fran ist auch an dieser Tanzschule, aber sie ist bei den Anfängern. Sie wird auf ihr wird ständig herumgehackt. Wie siehst du überhaupt aus? Und. Sie ist auch sehr schüchtern, aber sie traut sich, ihn anzusprechen und sagt, ich würde mit dir deine neuen Schritte tanzen. Und dann zeigt sie ihm ihre neuen Schritte. Und so kommen sie sich ein bisschen näher. Und es gibt sehr viel hin und her. Scott findet vielleicht doch noch eine Partnerin, aber auf keinen Fall tanzt sie neue Schritte mit ihm. Und er muss sich entscheiden, tanzt er mit der Partnerin, die so gut ist, dass er weiß, mit dieser neuen Tina Sparkle gewinnt er jeden Wettbewerb, oder tanzt er mit Fran die Dinge, die er wirklich will, mit Fran, die er außerdem sehr, in die er sich außerdem inzwischen auch ganz schön verguckt hat. Tanzt er seine neuen Schritte mit ihr, tanzt er die neue Choreografie mit ihr und verliert haushoch. Und es gibt wunderschöne Nebengeschichten. Die Vorgeschichte seiner Eltern spielt eine große Rolle, die dasselbe Problem in ihrer Jugend auch hatten und sich eben für die konventionelle Weise entschieden haben. Und das ist, der Film ist sehr lustig, weil er sehr viel karikiert von diesen von den traditionellen Standardtänzen. Die Kultur darum mit den Wettbewerben wird sehr böse karikiert. Es ist von, wie spricht man den eigentlich aus? Luz Berman? Ich habe keine Der Ahnung. später auch Moulin Rouge gemacht hat und Romeo und Juliet, die wir schon besprochen haben. Ja. Der Regisseur. Und das war sein großer Durchbruch. Baz Luhrmann, würde ich sagen. Es ist ein toller, toller Film. Aber es ist Scott in dem Film ist eben ein totaler Sayer, weil er ist schon ein Star. Ja. In dem Moment. Er ist schon ein aufstrebender Star. Er ist schon sehr bekannt, er ist charismatisch, aber er ist eben auch in sich zerrissen und er muss Dinge tun und sich entscheiden. Und Fran sieht nach außen hin unscheinbar und schüchtern aus. Aber das ist nur der erste Blick, das täuscht total. Und als er sie kennenlernt, eben ist es total anders. Und ich würde es Usa Sayo casten dafür. Ja, das hört sich so an. Klar ist Usagi jetzt nicht super schüchtern, aber tollpatschig zu sein, oder sie sieht tollpatschig nach außen aus. Fran sieht nach außen sehr tollpatschig aus. Das weil ist so ein sie bisschen, so hört sich an, so ein bisschen wie die Folge, die wir hatten mit dem Softball. Mhm. Kannst du dich daran erinnern? In Stars gibt es. Ich habe nur davon gelesen, dass sie unbedingt in ein Softball-Team reingedrückt wird, um mit Saya Zeit zu verbringen, und sie ist total schlecht. Der Saya-Fanclub in der Schule sagt, Usagi und Saya verbringen zu viel Zeit miteinander und haben eine Wette, dass wenn sie im Team quasi gegen gewinnen gegen diese Fanclub-Vorsitzende, die halt die Vorsitzende auch des Softball-Clubs ist, dann dürfen sie weiter zusammen weiterbringen. Ja, das und bestimmt der Fan. Usagi würde halt so ein bisschen reingezogen und das ist eigentlich, es gibt halt auch so ein paar Slapstick-Momente, dieses wir kämpfen für unsere Liebe. Wo sie dann erst so ganz, ganz daneben steht. Aber es halt trotzdem irgendwie macht und sich halt am Ende total freut, dass sie gewonnen hat. Also er trainiert sie dann und sie kämpfen halt ganz doll dafür, dass sie trotz ihrer Tollpatschigkeit vielleicht zumindest einmal einen Kackball fängt. Aha. Und am Ende freut sie sich total und ist total glücklich, dass sie quasi weiter mit ihm Zeit verbringen darf. Weil es hat auch total Spaß gemacht und es hat sie einfach auch total rausgebracht. Okay. Ja, auf jeden Fall eine sehr süße Episode. Für die Usa Saya Shipper eine riesige Episode. Ja. Aber auch für die Freundschaft für mich eine Folge. Aber das passt total da rein, ne? Dieses total tollpatschige Mädel. Mhm. Und der Star. Und das aber auch, weil sie eben ehrlich ist zu anderen und ihre Gefühle zeigt. Und ja, genau. Und Scott muss eben meistens nach außen eine Front. So wie Saya eben diese Karrierefront nach außen hat. Ja, okay. Mhm. Wollen wir noch einen machen, den, ich weiß nicht, doch, du kennst ihn, FC Venus? Wenn wir gerade sind bei den Sportwettbewerben. Nee, du kennst ihn nicht? Okay. Dann machen wir noch einen, den du nicht kennst. Dann kannst du wieder einen machen, den ich nicht kenne. Und dann machen wir, glaube ich, den Rest. Da, wir haben noch einige. Aber die meisten kennen wir beide. Also FC Venus ist eigentlich das Remake von einem finnischen Film, der eigentlich dasselbe macht. Aber der Deutsche ist auch sehr nett. Und es gibt ein Paar namens Anna und Paul. Und die wohnen eigentlich in der großen Stadt. Und Paul überredet Anna, in seinen Heimatort zurückzuziehen. Ein kleines Kaff auf dem Land. Als sie da rausgehen, dann spielt im Hintergrund, es fährt ein Zug nach nirgendwo. Das ist schon die Stimmung. Und er sagt, damit wir eine Familie gründen können, da ist es doch so schön. Und es stellt sich raus, er ist nur wegen seinem alten Fußballverein dahin gegangen, weil die einen neuen Stürmer brauchen, der alte ist ausgefallen und er kann sein Team nicht hängen lassen und jetzt zerrt er da seine Frau in dieses Leben, in dem das ganze Leben an in diesem Ort und von ihm und seinen Freunden fängt an, sich nur um diesen scheiß Verein zu drehen. Und Anna hat nichts übrig für Fußball. Sie hasst Fußball. Und als sie das rausfindet, dass sie nur wegen dieser Geschichte hierher verfrachtet wurde, wird sie sehr, sehr wütend, ist auch schon ein bisschen betrunken und sagt, okay, wenn ich und die Spielerfrauen gegen euch gewinnen, dann müsst ihr das lassen mit dem Fußball. Die Spielerfrauen können alle nicht kicken. Es stellt sich aber raus, dass Anna perfekt kickt. Sie war als Jugendliche hat sie trainiert wirklich auf Nationalmannschaftsniveau. Und sie hat es gelassen. Irgendwann hat sie es aufgegeben und will nie wieder davon hören. Für Paul bricht eine Welt zusammen. Was hast du mir alles verheimlicht? Außerdem hat Anna jetzt das Problem, dass sie diese Gurkenmannschaft trainieren muss. von lauter Weibern, die bisher nicht Fußball gespielt haben. Allerdings sind auch die Männer nicht so glorreich. Und sie kann noch eine ehemalige Kollegin, die jetzt Profifußballerin ist, mit ins Boot nehmen. Sie überwindet sich, mit ihrem Vater zu reden, der ein guter Trainer ist. Und sie werden ein sehr, sehr gutes Team. Aber sie und Paul leben sich auseinander. Und zum Schluss hat man eben den großen Konflikt. Zieht sie es durch, stampft sie diese Männermannschaft in Grund und Boden und trennt sich von Paul, weil sie sich echt, weil sie sich dermaßen ineinander verbissen haben in diesem Konflikt. Oder also was ist jetzt wichtiger, Fußball oder Liebe? Und das war ja ursprünglich Pauls Problem und das wird jetzt Annas Problem. Und das ist ein sehr, sehr süßer Film, weil er natürlich dieses Landleben sehr karikiert und die Figuren sehr liebevoll karikiert. Und er hat tolle, tolle Darsteller. Christian Ulmen und Nora Tschirner in der Hauptrolle. Ja. Ja, ich liebe die beiden. Und ehrlich gesagt, ich habe ihn gelistet, weil ich nicht so viele Liebesfilme habe, die ich wirklich mag. Und das ist schon eine Liebeskomödie mit eben auch fu viel Fußball drin. Und das würde ich wirklich eher mit Makoto und Nefreito casten oder mit Minako oder mit Rei, Sehr die gut. jetzt Sehr aufs gut, Land ja. ziehen und ein komplettes Senshi-Frauenfußballteam trainieren müssen und Ja, als sehr gut. Sportprofi sich noch Haruka ins Boot holen. Ja, großartig, großartig, ich bin Das, dabei. ja. Und als ehemalige frühere Jugendathletin eben, Makoto hat den Wumms, aber Minako wäre ein sehr guter Kandidat. Oder Rei, weil sie sehr wütend werden kann. Würde alles passen. Ja. Aber Sehr gut. Usagi hat mit ihren zwei Dabei. linken Füßen ist für diese Rolle leider nicht geschaffen. Sie muss leider zu den Ja. Anfängern des Ja. Frauenfußballteams. Ja, aber großartig. Ich bin Ja. total dabei. Würde ich Ja. sofort gucken. Ja. Große Empfehlung. Ja. Ja. Okay, du bist wieder dran. Ein oder zwei Gut. von deinen. Einmal, die sind für mich absolut, absolut Usagi und Mamoru. Dazu muss ich ausholen, im Endeffekt, weil ne, also allein Sag, für wie mich heißt? deswegen. Sag, wie heißt? Rapunzel. Ah, Rapunzel. Disney. Ja, weil wir haben mal nach einem Disney gesucht und du hast Rapunzel vorgeschlagen. Ich habe ihn Ja. nicht gesehen, aber ich kenne eine ganze Menge Ausschnitte davon und ich weiß so der Spur nach, was passieren könnte. Aber ich habe ihn Ja. nicht gesehen. Ja, erzähl. Denn apropos Carsten einfach, mein Mann castet mich sehr, sehr gerne in die Usagi-Rolle und mein Mann castet mich auch sehr, sehr gerne in die Rapunzel-Rolle. Und er passt sowohl auch als auf Mamoru als auch auf Flynn Rider. Und es ist einfach total niedlich. Es ist Ah, wirklich niedlich. Also ich okay. meine, die Rapunzel-Geschichte, ganz klar, das Märchen kennen alle, Ja. ne? Mädchen mit langen Haaren im Turm und Typ, der sie befreit. Ist in dem Disney-Film ein bisschen süßer gemacht und ein bisschen, weil er halt kein Prinz ist, sondern eigentlich ein Dieb. Und er rennt dann hoch, um sich zu verstecken Okay. vor den anderen Dieben, also er hat gemeinsam mit irgendwie zwei anderen Dieben hat er was geklaut und das hat er denen dann auch geklaut und ist dann abgehauen und dann in diesem Turm, wo sie ihn quasi erstmal mit einer Bratpfanne einen über und K.O. schlägt, weil sie immer erzählt bekommen hat von ihrer bösen Stiefmutter, die natürlich die Hexe ist, die sie geklaut hat als Kind. Dass alle Männer und alle Leute da draußen ganz, ganz böse sind. Und sie darf halt eigentlich diesen Turm nicht verlassen und mit ihm macht sie es schon. Und sie ist einfach so kindlich und so niedlich und freut sich über alles, hat aber auch so ein schlechtes Gewissen. Und nein, meine Mama, sie wird zu so sterben. Und nein, und nein, und nein, sie wird sich so große Sorgen machen. Aber nein, aber hier Freiheit und alles toll, hüpft durch diese Gegend da. Und er ist halt so ein bisschen bummelig und so ein bisschen, ne, hat so ein Leben nicht so ganz im Griff und wird durch sie halt auch besser und offener und ja, auf jeden Fall ist es total niedlich und es passt total auf Momo Ja, und Usagi, Usamamo, finde ich. total. Ja, so wie du es Also, ne, beschreibst, 100 eindeutig. Prozent. Ja, Ja. also es ist sehr, sehr niedlich. Es ist Oh, wie. tatsächlich, sowohl Usagi und Mamoru als auch Rapunzel und Flynn Rider waren Teil des Eheversprechens meines Mannes. Oh. Somit hab ich da sehr, sehr große Emotionen zu immer. Oh. Ja. Okay, ja. Ja. Ja. Ja, gut. Der nächste Film, Okay. den du nicht kennst, der für mich aber, den ich aber auch gerne, einfach weil ich ihn so niedlich finde und der hat mich so überrascht, ist auch ein neuer Film. SMS für dich. Ich kenne ihn nicht. Der ist total, also der hat mich wirklich überrascht, weil es eigentlich ja nur so eine kleine Liebesschnulze sein, deutsche Liebesschnulze, aber dann war da wirklich viel dahinter und ich fand den wirklich schön. Also Nora Tschirner ist auch mit, aber sie ist nicht die Hauptrolle. Hauptrolle hat Herfurth. Ich habe den Trailer Aber gesehen, fällt mir auf. ja, also es geht darum, sie, also Caroline Herford in dem Fall, war verlobt und ihr Verlobter ist vor ihren Augen gestorben. Oh, Und der Film spielt 2 Jahre später, wo sie anfängt, so ein bisschen darüber hinwegzukommen. Und die beste Freundin Nora Tschirner sie eben jetzt dazu drängt, sie soll doch mal wieder leben und sie soll doch mal wieder daten und sie soll doch mal wieder so ein bisschen rauskommen. Und beruflich steckt sie im Alter auch in der Klemme, weil sie natürlich genauso depressiv dort ist wie überall anders. Verständlicherweise. Ja. Und einfach sehr, sehr melancholisch in dem Moment. Und reden sie halt immer mit einem befreundeten Barkeeper, der auch verwitwet ist. Und er sagt, wenn es ihm so richtig scheiße geht, dann redet er mit seiner Frau. Ja, und setzt sich dahin mit einem Schnaps, einen für sie, einen für sich und redet mit ihr in die Stille rein. Und das versucht sie und das kriegt sie nicht hin und das findet sie ganz komisch und ganz dämlich. Was sie aber hinkriegt, ist an seine alte Nummer SMS zu schreiben. Und das macht sie Oh. dann. Diese Nummer ist natürlich neu vergeben. Oh, okay. Und der Typ auf der anderen Seite, der erst, ne, der natürlich keinen Empfang hatte, um die Mädel zu sagen, eh, übrigens ist, du hast ja, glaube ich, die falsche Nummer und irgendwie immer was dazwischen kommt. Und zu dem Zeitpunkt, dass er dann das wieder sagen könnte, hat er sich aber gefühlt schon verliebt in diese SMS. Und hat dann auch so einen Sidekick-Kumpel, der total lustig ist und sie versuchen dann rauszukriegen, wer das ist. Und zu dem Zeitpunkt, dass er dann weiß, wer sie ist, ist er schon total verliebt. So. Hat dann natürlich ganz viel Hintergrundwissen von ihr, weil sie ihm ständig SMS schreibt. Staged, ist dann zufällig an den Orten, wo sie auch ist, eben um sie kennenzulernen mal wirklich. Und wird dann auch eine ganz, ganz süße Romanze, die natürlich dann erstmal wieder in Scherben zerbricht, als sie rausbekommt, der hat all meine SMS, der hat all meine Ja. tiefsten, intimsten Gedanken Ja. gelesen. So. Und wo er dann, ne, total auch Schuld eingesteht und alles und versucht, das wieder gut zu machen. Sehr, sehr süßer Film. Ich finde es sehr schwer, ihn auf Usagi und Mamoru zu casten. Eben. Tatsächlich wäre Usagi und Mamoru für mich eher die Beziehung, die kaputt gegangen ist. Der Mann, der gestorben ist, Mamoru, und sie da, Usagi. Und dann ist dieser Film eher die ganz melancholische Version, die ich kann keine Freude mehr empfinden Version einer ganz fröhlichen Aber das Usagi passt gewesen. total auf Usasaya, weil Usa in dem Moment, Usagi Genau. ist ja auch sehr traurig in dem Moment, auch wenn sie nicht weiß, Genau. dass was mit Mamoru passiert ist, aber sie steckt ja da wirklich extrem tief drin. Genau. Und ne, dann ist halt sehr der Typ, der nicht zwar nicht ganz gut rankommt an den sie so geliebt hat, aber die neue Liebe ist Ja. irgendwie so. Okay, So ein bisschen. das ist schön. Ich glaube, den muss ich sehen, ja. Der ist wirklich niedlich. Ja, Also der und ist wir können den überraschend wirklich casten mit niedlich. Usasaya, weil das ist schon ähnlich in der Situation, in der sie sind. Und angenommen, Mamoru wäre nicht wiedergekommen, was wäre dann? Genau. Wie hätte Also, sich ja, das ich dann kann ihn auch entwickelt? empfehlen. Also, ich bin völlig ohne Erwartungen in diesen Film gegangen und er hat Ja. mich wirklich überrascht. Er ist echt süß. Aber ja, das Sehr passt. schön. Gut, dann einen, den wir vielleicht beide noch kennen. 10 Dinge, die ich an dir hasse. Ja. Gut. Den haben wir beide auf der Liste gehabt. Ja. Den mag ich wirklich. Weil, ja, ich mag den auch. Für die, die ihn nicht kennen, ganz kurz. Hier gibt es zwei Schwestern, Cat und Bianca, und die Jüngere möchte wahnsinnig gern einen Freund. Und der Vater erlaubt das nicht. Also in der modernen. Eigentlich ist es ein Remake von einem alten Shakespeare-Stück, Taming of the Shrew, die Zähmung der Widerspenstigen. Und man hat es modernisiert. Der ist ins heutige. Was weiß ich, Kalifornien, USA, irgendwo hin versetzt. Und der Vater ist ein Gynäkologe und ein Frauenarzt. Sein großer Kummer im Leben sind die Teenager-Schwangerschaften. Und er sagt, keine meiner Töchter wird eine Teenager-Schwangerschaft haben. Ihr kriegt keinen Freund. Das ist einfach sein Wunderpunkt. Und dann sagt er, okay, die Jüngere bequatscht ihn so lange, dass er sagt, du kriegst einen Freund, wenn deine ältere Schwester einen hat. Und die ältere Schwester ist eben null Kein interessiert. Freund, ein Date, erstmal nur ein Ein Date, Date. stimmt, nur ein Date Genau. für eine Party. Und er Prom, sagt, nur wenn ja. deine Schwester auch ein Date hat. Und die Schwester engagiert dann so einen Rotzlöffel, den sie an der Schule haben, so den Schulrebell. Und ein bisschen der Nee, so es ist gar selbst. nicht die Schwester, es ist gar nicht die Schwester, es ist Der. der Typ, der verliebt ist in die Ja, Schwester. genau. Also sie bezahlen einen dafür, dass er ihrer älteren Schwester schöne Augen macht. Und die beiden verlieben sich ineinander. Das Ganze fliegt natürlich auf, dass er bezahlt wurde. Sie ist natürlich, Cat ist natürlich übelst wütend, das ist klar. Lässt ihn umstandslos fallen und will nie wieder mit ihm reden. Und er muss sie davon überzeugen, dass seine Gefühle für sie wirklich echt sind. Die Darsteller sind toll. Es ist Stiles, Julia Stiles und Heath Ledger. Der Film ist eine sehr schöne Karikatur vom Highschool-Leben. Sehr liebevoll parodiert. Wenn ihr Daria mögt als Serie, mögt ihr diesen Film auch, weil er einen ähnlichen Humor hat. Und ich habe mir nicht mal überlegt, wie man ihn casten kann. Ich habe ihn nur auf die Liste gemacht, weil ich ihn Er hat mag. aber seine Dynamik in dem, und ich finde auch, Heath Ledger wäre da ein sehr, sehr guter Sayer, Ja. aber sie ist überhaupt gar keine Usagi. Nein. Ich hätte ihn. Tatsächlich wäre es fast eher eine Haruka-Sayer-Geschichte. Das, So. okay, je. Okay. Also, Ja, ich so hätte stellt ihn es sich jetzt an. spontan für ein Reiji Daito-Casting vorgeschlagen. Stimmt, doch, ja, das Ray, die passt keinen auch. will, und Jedaito, der auf sie angesetzt wird, und sie kommen sich doch näher. Und Ja, dann hätten doch. wir als die Schwestern Ray und Minako. Ja, das stimmt. Minako, die mit ihrem Freund diesen Plan durchzieht und Wobei, diesen warum soll Minako hirnrissigen. ja gar nicht auf den Typ, der den Plan macht, steht, sondern ja auf den anderen, aber dann Ja. doch mit dem ausgeht, weil sie ihn dann doch niedlich findet. Ja. Ach stimmt, ja, da sind ja noch mehrere Jungs drin. Aber jedenfalls, Genau. das wäre eine lustige Senshi-Komödie. Man könnte alle Senshi besetzen. Jede könnte irgendwas Ja. Tolles machen. Wir hätten eine Ami-Romanze, weil es gibt eben diesen Bücherwurm. Cat hat eine Ja. Bücherwurm-Freundin, die dann einen Bücherwurm abkriegt. Oder einen, der zumindest sie genug liebt, um eben mit ihr in ihre Bücherwelt, in ihre Shakespeare-Welt einzusteigen. Es ist Ja, sehr ich bin süß. dabei. Ich bin Ja. dabei. Da können wir noch ein Amy, muss nicht mal Amy zwei Seiten sein, das kann einfach nur Amy irgendjemand sein. Aber ja, Ja. der Film ist einfach süß. Apropos Amy, irgendjemand? Einen, den wir auch noch beide auf der Liste haben, ist Amelie. Das ist einer Ja. meiner absoluten Lieblingsfilme. Wer ihn nicht kennt, sie ist halt so eine ganz schüchterne, ganz verträumte, spielerische Person, ganz fantasievoll, die so ein bisschen in die Leben von anderen Menschen eingreifen möchte. Aber sie ist zu Manchmal schüchtern. Sie zu traut, schüchtern. also sie hat große Angst, sich anderen zu nähern. Genau. Sie ist sehr isoliert. Genau, und das ist halt aber so eine Fantasiewelt, und wunderschön gemacht. Kann man kaum beschreiben. Auf jeden Fall, sie verliebt sich tatsächlich, und sie sammelt Schnipsel. Er sammelt, nein, andersrum, er sammelt die Schnipsel. Er hat nämlich auch so ein ganz schräges Hobby. Er sammelt die Yes. Schnipsel von alten Fotoautomatenfotos, die hinterlassen wurden in Nein, sie Fotoautomaten. sammelt die Schnipsel. Sie sammelt Schnipsel aus Fotoautomaten, verlassene Bilder. Und auf den Bildern ist immer wieder Nein, derselbe das sind seine. Junge Es drauf. sind Oder seine. nein, er Ja, macht die genau. Bilder, weil er die Automaten repariert. Er Ach, nimmt sie nicht mit. Und sie findet in stimmt. jedem Oma. Automaten Bilder von demselben Typ und denkt sich, wer reist hier durch die ganze Stadt und macht überall Bilder von sich und nimmt sie nicht mit? Und schmeißt sie dann weg. Und sie denkt, Genau. er muss so sein wie ich, ein Träumer. Es stellt sich raus, er ist einer, sie hat Glück. Und soll ich dir Ja. sagen, ich würde nicht Ami casten. Ich würde Weil? Hotaru Oh casten. ja, Hotaru! Oh ja! Weil Hotaru Stimmt. hat Amelie, also der Film heißt Die fabelhafte Welt der Amelie, toller Soundtrack, kitschiger, süßer Film. Ich liebe ihn sehr. Und ihr Vater ist ein Arzt, der sie von der ganzen Welt abschirmt, weil er denkt, dass Ja. sie so zart und zerbrechlich wäre. Und so wächst sie Total. auf als ein einsames Pflänzchen, das sich so nach und nach in die Welt hinauswagt. Und Ja. das könnte ich mir auch als Hotaru vorstellen, Ja. ja. Total, total. Ich bringe vom Amy-Zug ab und ganz ohne irgendwas springe ich auf deinen Otaru-Zug auf. Ja. Und Total ich dachte dabei. mir, der Maler im Haus, als wir vorhin überlegt haben, ob wir Usagi casten, weil Usagi ist ja auch liebevoll und hilfsbereit. Und wie wäre es, wenn Usagi einsam aufgewachsen wäre und sie nicht auf andere zugehen könnte? Aber das ist einfach nicht Usagi. Aber sie Nee, hat das ist einen nicht so Freund im sagen. Haus, der ist Maler, und da dachte ich mir, das ist Luna. der ihr immer irgendwelche Ratschläge gibt und sie ein bisschen in ihrer, sie ein bisschen bestärkt und der über ihr wacht und sie immer so ein bisschen beobachtet, was sie jetzt eigentlich alles so treibt. Aber Luna darf auch gerne auf Hotaru aufpassen. Eben, wir können Hotaru Luna casten für den Film. Genau. Und der Freund ist dann wer auch immer, den müssen wir nicht mal casten. Da, Helios würde passen vom Äußerlichen, aber wir brauchen ihn nicht zu casten. Ja, wir brauchen den nicht casten. Nein. Den geht's gar nicht. Eben. Der ist einfach, ich meine, es ist eine Liebesgeschichte im Film, aber der Film ist eben nicht der Film einer Liebesgeschichte, sondern der Film von Amelie, wie sie ihre Schritte in die Welt hinaus macht. Ja. Genau. Ja, ich hab noch einen Französischen. Ja, mach weiter, ja. Ich habe einen französischen Film, wo ich nicht weiß, ob du ihn kennst. Der heißt Pourquoi pas? Im Deutschen Warum nicht? Den habe ich lange nicht mehr gesehen. Den habe ich gesehen, als ich ziemlich jung war, aber ich mag ihn sehr. Der ist von Colin Serrault und beschreibt eine Dreierbeziehung, eine sehr harmonische, liebevolle Dreierbeziehung, in die plötzlich eine vierte Frau hineinrasselt, mehr oder weniger, weil sie sich in einen der drei verliebt und dann feststellt, Moment, er hat schon zwei andere. Was geht hier eigentlich vor? Und dann eigentlich, es ist eine turbulente, lustige französische Komödie und zum Schluss nimmt es ein gutes Ende. Also sie gliedert sich in diese große, bunte Beziehung mit ein und wird mit allen glücklich. Es sind auch nicht, also dass die zu dritt sich lieben, heißt nicht, dass jeder die beiden anderen liebt. Es ist ein bisschen komplizierter. Es gibt einen, der zwei andere liebt, aber es gibt auch eine Zweierachse und so. Es ist sehr, sehr schön und komplex und liebevoll beschrieben und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und da würde ich casten die Three Lights und Usagi. Also wir hätten im Zentrum eine Usasaya-Geschichte. Nämlich, sie verliebt sich in einen, der in dieser Dreiergeschichte drinsteckt und muss erstmal mit seiner ganzen Lebensverpflichtung klarkommen hier. Und es ist nicht sehr, ich weiß auch nicht mehr so sehr viel über den Charakter von den allen, aber das würde ich einfach so mal casten und schauen, was rauskommt. Super. Ja. Okay, hattest du gleich einen noch? Ich glaube, ich bin durch. Ich glaube, meine waren. Okay. Die passen jetzt nicht mehr so toll. Also wir haben schon bessere gehabt. Ich habe Lola Rent mal auf die Liste gesetzt, weil ich ihn sehr mag. Ist nochmal? Lola Rent. Welchen? Ja. Die Geschichte von Lola und Money. Es ist eigentlich die Geschichte von Lola. Money ist eben auch noch da. Aber genau. Lola, die Himmel und Hölle in Bewegung setzt, um ihren dusseligen, schusseligen Freund zu retten. Usamamo. Ja, total. Ja. Total. Und Lola, die sich damit auch nicht unbedingt sehr klug anstellt immer. Die einfach nur mit der Macht der Liebe, mit der Macht der Verzweiflung, ohne einen Plan aus dem Haus stürzt, um innerhalb von wenigen Minuten 10.000 Mark oder Euro aufzutreiben oder wie viel das auch immer waren, um das Leben ihres Freundes zu retten. Und Mamo. Passt. Und Mamo, der diese Sache völlig in den Sand gesetzt hat und jetzt angewiesen ist. Und sie haben eine liebevolle Beziehung, aber sie sind beide eben wie sie sind. Okay, wir haben auch noch ein paar internationale Klassiker und es gibt noch das Thema Musicals, die ja auch oft verfilmt sind. Es gibt ja auch noch so Filme wie zum Beispiel Schlaflos in Seattle. Ja. Seattle. Schlaflos in Seattle. Ne? Ist aber auch tatsächlich sowas, ich meine eher, das ist ja quasi, die hören sich, ich erinnere mich nur noch dunkel, aber sie hören sich ja im Radio. Und sie er im hat Radio. Einen Sohn. Ja. Genau. Er ruft bei so einer Kummerkastentante an im Radio, sagt, meine Frau ist schon so lange tot und ich würde schon gern jemanden kennenlernen, aber ich weiß nicht so recht wie. Und viele Frauen schreiben ihm Briefe und eine Frau, die ihm geschrieben hat, mag seinen Sohn. Sein Sohn sagt, ich will die, ich mag die. Aber sie kommen nicht wirklich zusammen und Annie, diese Frau, hat schon einen Verlobten. Und letzten Endes treffen sie sich doch. Es baut sich sehr zart auf. Sie haben ein Zufallstreffen. Sie fährt mal zu ihm raus, aber redet nicht mit ihm. Letzten Endes treffen sie sich auf der Spitze vom Empire State Building um. Der Sohn fädelt das ein, weil er sagt, ich will Annie. Mhm. Und sie sehen sich und es stellen fest, ja, ich habe dich schon ein paar Mal gesehen, du gefällst mir eben schon und dann machen sie was draus. Und Annie hat eben diesen Verlobten, der merkt, sie hat sie ist in Gedanken immer bei einem anderen und obwohl die beiden sehr gut zueinander passen, sehr konventionell sind in ihrer Art und immer dieselben langweiligen Dinge mögen, sagt er, ich will, dass du glücklich wirst und ich will nicht der Zweitbeste für dich sein. Und gibt ihr ihren Ring zurück. In welcher Konstellation könnte denn Mamoru schon ein Kind haben? Weil ich glaube dann, wenn wir das irgendwie zusammenkriegen, dann können wir das sehr gut casten. Ja, Saya Das, ist der, der feststellen muss, er ist hier die Nummer 2. Genau. Und Das ist Sam, ich quasi, meine, die haben sich Beryl, vorher nie hallo, getroffen. Beryl, oder Sam, also Mamoru wurde von 500 Frauen entführt. Er kann Ja, von jeder von denen ein Kind haben. Ne, das kann Helenia, sogar China Beryl, wer auch immer. sein. Oder Obi, ja, genau. Hä? Genau. Genau. Er kann einfach. Ich meine, Stimmt, stimmt. eine, die er Ne? wirklich, wir wissen nicht, also, da müssen wir den Canon verlassen und sagen, okay, es muss eine gegeben haben. Sie sind ja auch schon älter. Sie sind ja nicht 14 und 17. Sie sind ja schon Naja, wir können ja in natürlich, aber wir den können einfach späten Kinder nehmen. 20ern oder 30ern und da kann es schon jemanden gegeben haben. Klar, für beide. Jede von ihnen hat vorher einen anderen, seine verstorbene Frau, ihr Verlobter und sie finden doch noch zusammen. Das könnte man aber auch mit, also das ist, könnte auch eine Aber ganz ehrlich, Minako-Geschichte das würde, sein. glaube ich, auch gut. Ja, es könnte eine Mina, aber es könnte auch eine sehr gute PGSM-Geschichte sein. Ja. Ne, wenn du Dann wirklich China und casten Mamoru. wir, dann casten, dann, dann drehen wir die Geschlechtergeschichte um und Mamoru ist der, der schon eine Verlobte hat und sich aber verliebt. Dann ist Es geht Sam in beide Usagi. Richtungen. Es geht in. China und Mamoru hatten einfach schon ein Kind. Und Ach dann ist so, es da, irgendwann das geht auch. auseinandergegangen. Ja. Genau. Aber Und auch das, Usagi wo hatte Hina sagt, ich irgendwen. will nicht die Zweitbeste in deinem Leben sein, das sagt Hina in Ja, auch PGSM auch. das, natürlich. Auch das, natürlich, klar. Mamoru Das könnte Annie geht auf sein, der beide hin und her Seiten. gerissen ist zwischen Zweien und sich doch für das Herz entscheidet und nicht für die Ja. konventionelle Ja. Sicherheit. Ja, stimmt. Total. Eigentlich müssen wir, genau, Annie wäre Mamoru und Sam wäre Usagi, die eben schon mit Chibiusa im Gefolge fixfertig angerauscht kommt. Und Stimmt. Chibiusa wäre das nervige Kind, das. Aber was heißt, das Kind im Film ist entzückend, wirklich. Sehr sympathisch. Chibiusa wäre die, die das Ganze einfädelt und sagt, ich will Mamoru, Ja. ich will Mamoru. Das wäre sogar total in Sehr Character. gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Problem gelöst. Ja. Ja. Na dann, den Ein anderen US-Klassiker, den du noch hattest? Harry und Sally. Ja, stimmt, hatten wir, stimmt, Ja. ja. Ja. Harry und Sally, für die, die es nicht kennen, ist, Harry und Sally treffen sich über viele Jahrzehnte lang, treffen einfach immer wieder aufeinander. Am Anfang ist er Das fahren arrogant und sie im Auto, unausstehlich und genau. sagt, Männer und Frauen können nie Freunde werden. Prompt werden sie Freunde im Laufe der Jahrzehnte. Sie haben andere Partner, ihre Herzen werden gebrochen, zum Schluss kommen sie doch zusammen. Und das ist aber, es entwickelt sich wirklich über eine lange, lange, lange Zeit. Und er ist halt aber auch so zynisch, Ja, muss man dazu er sagen, ist. ne? Er ist Er sehr, sehr zeigt zynisch eben und nicht, er muss eben auch lernen, zu dem zu stehen, was er genau. fühlt. Er tut auch so, als wäre er total über seine geschiedene Ehe hinweg und dann stellt sich raus, das ist nicht der Fall. Er Genau. bricht weinend Es könnte, zusammen, also dann. als er sie zufällig in der Stadt sieht, seine Ex-Frau und so. Das sind alles Dinge, die Genau. sehr Und sie Mamoru ist halt sind. eher so ein bisschen, sie ist so ein bisschen Träumer und sie glaubt an die wahre Liebe und, ne, und es Ja. ist. Ja, dann machen wir Und dann. Usamamo. Das geht. Ja, Ja. tatsächlich würde ich aber sagen, Usamamo, Anime-Setting, und zwar mit der Einschränkung, dass es Sailor Moon und Tuxedo Mask und was das Böse gar nicht gibt Ja, und sie ja. auf sich allein gestellt Es ist sind, ein AU, ja. rauszukriegen, genau, rauszukriegen, wer denn, ne, warum das denn passen könnte. Und dann kann das, glaube ich, auch schon 10 Jahrzehnte dauern. Wäre ich dabei. Ja. Genau. Ich habe noch einen internationalen Klassiker, den man einfach nicht machen kann und den ich eigentlich auch mag, trotz aller seiner Fehler. Das ist die Titanic. Titanic, Jack und Stimmt, Rose, und zwar stimmt, die neueste, stimmt. ja, Jack und Rose auf der Titanic. Das ist aber eher, ich bitte, das ist tatsächlich eher Osaseya, würde ich sagen. Ja, weil er ist charismatisch, er ist laut, er singt und tanzt, er Er zeichnet, riskiert er ist Sachen, genau. Künstler, er ist sehr, Genau. sehr. Ich würde tatsächlich sogar noch weitergehen. Ich würde sagen, Seiya und Serenity. Okay. So schräg sich das anhört. Nein, das geht schon, weil sie ist eben was Besseres. Ja. Wobei das, ja, Usagi ist ja auch eine Prinzessin eigentlich. Ja, natürlich, trotzdem, aber das Ja, ist aber schon in ihrer dieses, weil Serenity-Form, ja, das Rose ist stimmt. ja, genau, Ja. Rose ist ja, sie bricht so ein bisschen aus ihren Konventionen heraus und für sie ist das, was er, was Leo da in dem Sinne macht oder beziehungsweise, dann macht er relativ neu und thrilling und das, Ja. was sie machen möchte. Und sie hat diese kindliche Ader, aber die wurde immer eingezwängt. Ja, stimmt, es ist mehr die Serenity, die sie dem Hofprotokoll unterwerfen soll und nicht möchte. Genau. Und da ausbricht und Genau. sich einen sucht, den sie nicht haben soll. Das Ja. passt ja. Weil ich dachte schon, ob es eine Minako-Sache ist, weil es so tragisch ist, aber nein, das passt sehr gut auf Serenity. Ja. Die ausbricht und sich den unstandesgemäßen Mann angelt. Und es ist ja natürlich auch eine Es, Tragödie, ja eben, Ende der Das Welt-Szenario haben heißt, sie wir kann auch. ihren Individuum immer noch finden. Ja. Alle Leute, die wir sonst sehen und kennen in dem Zeitraum, sterben ja, oder die meisten. Eben. Ja, doch. Geht. Muss man ein bisschen hinbiegen. Und ich habe auch überlegt, können wir andere Senshi casten, aber ich habe keine andere Nee. wirklich. Ich könnte relativ viele Bösewichte casten, habe ich das Oh, Gefühl. sag. Aber naja, ich meine, alleine die Mutter, also die Mutter dort, die ist definitiv keine Queen Serenity, die ist eher eine Barrel. So, dieses Funktionäre sei hier, mach und so Ja, weiter. eh, um Bitte? davon zu profitieren, nicht aus Liebe. Genau. Dann alleine. Auch ne, diese ganzen, die alle diese überheblichen Personen, die sagen, ach, unser Riesenschiff, wir brauchen keine, die dann eben ganz, ganz verzweifelt sind und dann so sagen, ich, das bin ich schuld, ich habe hier keine Lifeboats ge gemacht. Da könnte man auch den einen oder anderen gewissensbissigen Bösewicht reinpacken. Mir fällt jetzt nicht ein, gerade welcher, aber tatsächlich könnte ich die viel eher da rein zwängen, als jetzt irgendwo die Senshi. Okay. Da ist die Shiteno. Ja, Ja, die doch, Shiteno, die Fry. einen Krieg vom Zaum brechen, der ihnen gewaltig über den Kopf wächst. Genau. Ja, das wäre möglich. Ich habe noch einen. Wally. Wally! Wally und Eve. Eve als die Schneeweiße von die Schneeweiße Waffe und Vernichtungsmaschine, die aber das zarte Pflänzchen schützt, ist Serenity, ist Eve. Und Wally ist so das rumpelige, unansehnliche, nicht vorzeigbare Ding, was ihr nachläuft als Endymion? Nee, Keine tatsächlich Ahnung. würde ich Wally, wenn über ist Usagi, tollpatschiges Usagi. Und Eva, ich weiß es nicht. Ich glaube, die kann ich nicht Nein, so Wally richtig wäre Mamoru, der sich nach Liebe sehnt, aber es nicht wirklich. Es ist einschätzen. unerreichbar Ja, aber für dann ihn. ist es ja, dann ist aber Eva diese perfekte, ist es ja nicht Usagi. Es ist auch nicht Serenity. Na, dann können wir es nicht so gut. Dann müssen wir es auf jemand anders casten. Ja, im Also Grunde wäre das auch eine gute Senshi-Shiteno-Story, weil die ja. Shiteno natürlich alle nicht so standesgemäß sind und generell auch nicht so mächtig wie die Senshi. Vielleicht könnte man da was casten. Ich würde eher Luna und Artemis casten. Oh. Artemis als Wally und Luna als Eva. Ja. Als die scheinbar alles im Griff hat und Artemis als Genau. der immer am Rande der Katastrophe entlang. Ja, das geht auch. Genau. Ich meine, das liegt ja eher an Genau. Minako, nicht an Artemis, aber Ja, trotzdem. das ist seine Rolle in den Sailor V Comics. Ja, in Sailor V Mangas. Okay, ja. Es gibt noch Bodyguard, aber den würde ich mal lassen, obwohl er ein sehr großer, berühmter Film ist. Dann würde ich zum Schluss noch, also und ich würde auch die Sissy-Filme lassen, weil es zu lange her ist, dass ich sie gesehen habe und sie auch wirklich nicht dieses Drama haben, das wir für Ja, das. irgendjemanden brauchen hier. Ich würde noch ganz kurz auf Musicals eingehen, ein oder zwei, und ja, dann haben wir, denke ich, eine ganze schöne Menge geschafft. Ja, zu Ja. casten. Ich will jetzt, einige davon will ich jetzt wirklich sehen. Ja. Ich mache es kurz mit Hair, weil du sagst, du hast die Details nicht so auf dem Schirm. Hair gibt's ein Liebespaar, Claude und Sheila. Claude kommt vom Land in die Stadt, weil er einen Einberufungsbefehl hat, trifft hier auf Dinge, die er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen hat. Er ist ein sehr zugeknöpfter Typ. Er verliebt sich in eine Sheila, die eigentlich auch viel zu gut für ihn ist, weil sie aus einer sehr vornehmen Familie kommt. Und er trifft eben auf diese Herumtreiber, diese Hippies. Und einer davon, Burger mit den tollen Haaren, sagt, ich bring dich mit Sheila zusammen. Und das macht er dann auch. Und Ich denke, Claude und Sheila würde ich als Usa Mamo casten, weil Claude so zugeknöpft ist und aus lernen muss, aus sich rauszugehen und mit seinen Gefühlen umzugehen, während Sheila das eigentlich schon kann. Und Burger würde ich eben als Nefraito casten, weil er diesen Song hat, I got hair. Er ist die ultimative Hairbesetzung. Das ist ultimative Hair. Ja, sehr gut. Und dann würde ich die ganzen Senshi Shiteno oder und andere Figuren aus Sailor Moon, die kann man dann überall reincasten, wo man es braucht. Hört sich gut an. Hört sich gut an. West Side Story wäre nochmal eine Variante von einem Romeo und Julia Thema. Ja, da geht ja genau dasselbe drauf. Tatsächlich. Ja. Eigentlich, was wir schon gesagt haben, aber mit besserer Musik. Genau. Sehr, sehr schöne Musik. Ich habe vorhin nur drüber gelesen, weil um nochmal die Namen und die Handlung aufzufrischen, und seither habe ich die ganze Zeit die Lieder im Kopf. Das sind auch, ja, das sind schon Ohrwürmer, das wird man nie wieder los. Sehr empfehlenswert. Maria und Toni, die zu zwei rivalisierenden Gangs in New York gehören. Und Toni, der eigentlich aus dieser ganzen Gang-Geschichte raus will und sich was Eigenes aufbauen, verliebt sich in Maria, ausgerechnet die Falsche. Und auch wenn nicht, es hätte gut gehen können, wenn nicht alle ihre Freunde plötzlich angefangen hätten, aus anderen Gründen zu streiten oder wegen Maria und Toni, ich weiß es gar nicht mehr. Das Ganze geht fürchterlich schief, sie ziehen Toni mit rein. Er stirbt oder muss ins Gefängnis, ich glaube, er stirbt. Und sie bleibt übrig. Und es ist sehr traurig. Aber es ist eben dieses auf zwei sehr verschiedenen Seiten zu stehen. Eine sehr schöne, schöne Liebe, die kaputt gemacht wird, weil andere Leute einfach nicht aufhören können, ihre Kämpfe auszufechten. Und sie werden damit reingezogen, trotz aller Bemühungen, sich rauszuhalten. Das ist die Endymion Serenity-Geschichte nochmal. Ja, das ist es, definitiv. Das ist. Und dann habe ich auf der Liste noch Mamma Mia. Und zwar, das ist ein Ding, was ich schon sehr lange eigentlich versuche, ein Crossover zu schreiben, und ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht. In Mamma Mia haben wir Sophie und Sky, die wollen heiraten. Sophie möchte aber hat das Tagebuch ihrer Mutter gefunden. Sie weiß nämlich eigentlich nicht, wer ihr Vater ist, und damit hat sie soweit auch ganz gut gelebt. Aber jetzt hat sie auf einmal durch das Tagebuch drei mögliche Kandidaten, lädt sie alle heimlich zu ihrer Hochzeit ein, ohne ihrer Mutter was zu sagen. Das Ganze läuft natürlich, das ist eine Komödie, und das Ganze wird entsprechend passiert sehr viel durcheinander, als sie plötzlich auf der Insel auftauchen. Viele alte Gefühle werden wieder aufgerührt bei ihrer Mutter und bei ihren drei möglichen Vätern. Alle müssen sich mit ihrer Vergangenheit konfrontieren. Sophie und Sky geraten sich vollkommen in die Haare, weil Sky mag diesen Plan überhaupt nicht, dass er sagt, hast du diese ganze Hochzeit nur gemacht, weil du hier diese Leute einladen willst? Warum heiraten wir überhaupt hier? Ich wollte eigentlich gar nicht heiraten. Ich wollte mit dir nur die Welt sehen. Und das Ganze ist für Sophie natürlich, das wächst ihr vollkommen über den Kopf. Aber sie ist ein sehr liebenswerter Charakter, und ehrlich gesagt, sie singt ganz am Anfang I Believe in Angels. Und das ist so Usagi, wie man nur sein kann. Ja. Sophie ist meine Usagi. Und Sky wäre dann mein Mamoru. Und für die Rolle von Sophies Mutter und ihren Freundinnen würde ich Minako casten als ihre Mutter. Und die Freundinnen sind die anderen Senshi. Für die Väter würde ich dann die Shiteno ins Boot holen. Und dann können wir schön Crossover machen. Ich habe es noch nicht geschrieben. Ja. Ich habe nur Notizen und ein paar einzelne Szenen. Aber ich habe immer sehr viel Spaß, wenn ich mich damit beschäftige. Ja, das stimmt. Das solltest du tun. Ja. Und klar, man muss eine Generation überspringen, aber Minako als Mutter von Usagi, ja, geht auch. Das geht schon. Die haben ja genug Ähnlichkeit. Und Usagi ist einfach der Mensch, der erst reagiert und dann sich überlegt, ob es eine gute Idee war. Zumal mit der PGSM Ikuko haben wir auch einen Charakter, der sehr, sehr nah an Minako wäre als Mutter. Ja, ja. Man sieht schon, woher auch das ganze Emotionale kommt in dieser Familie. Im Anime kommt es von ihrem Vater, aber im PGSM kommt es eindeutig von beiden eigentlich. Ihr Vater ist auch sehr emotional, aber der einen einzigen Szene, wo man ihn sieht. Aber ihre Mutter ist eben schon sehr Minako. Und zwar sehr Minako, wie Minako im Anime ist, nicht wie Minako in PGSM ist. Genau. Sie ist eben auch laut und emotional. und lustig Ja, und genau. groß, macht gerne einen großen Auftritt, macht gerne eine große Szene, liebt auch die Kamera und das Rampenlicht. Das ist schon sehr Minako, das stimmt. Das ist Ja, mir noch gar das nicht stimmt. aufgefallen. Das wäre mein, auch mein nochmal Sehr ein gut. romantisches Traumcasting von Sehr mir. gut. Sehr gut. Bin dabei. Ich hatte vorhin im Hinterkopf einen Film für Kunseido Zeusaido, wo ich sie gecastet hätte. In einem Film, der nicht zwei Männer ursprünglich hatte. Ich komme Ja, beim besten Willen sicher. nicht mehr drauf, welcher Film das war. Mist. Weil das hätte ich auch noch Naja. gern gemacht, die zwei gecastet. Das war Naja. ein Film mit einem sehr weltfremden Teil, das hätte gut auf Kunseido gepasst. Muss ich jetzt so stehen lassen und die Frage an die Zuschauerschaft richten, was habt ihr für die anderen Charaktere? Weil wir haben ja sehr viele noch gar nicht gemacht und nicht gehabt. Wir haben uns heute auf Usamamo Usasaya konzentriert. Wir sind offen für Vorschläge. Ich mache das gerne nochmal für alle anderen Charaktere auch. Wir waren jetzt immer so ernst und analytisch und ich wollte wirklich mal mit dir einfach Spaß haben in einer Folge. Ja, sehr gut. Haben wir hinbekommen. Ja, ich denke auch. Wir haben auch schon gelacht, bevor wir aufgenommen haben. Es ist ein schönes Thema. Ja, also dann vielen Dank, dass du da warst, Flora. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass die Zuhörerschaft da war. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, schaut mal wieder rein. Wir machen auch solche Dinge. Und wenn euch das gefällt, sagt es uns, dann machen wir noch mehr davon. Tschüss! Tschüss. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!